Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten ESC-Unterhaltung. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir beginnen gerade mit Folge 36. Heute ist Samstag, der 10. August 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ab heute schalte ich in eine ganz andere Stadt, nämlich, ich glaube, nach Mainz zu Sonja Riegel, die mit mir hier zusammen ab sofort diesen Podcast machen wird. Hallo Sonja. Hallo Sascha. Erster schwerer Fehler. Du schaltest nach Wiesbaden. Ah, nach Wiesbaden, alles klar, gut, okay. Weil irgendwie in deinem Abbinder, wir hatten irgendwie auch schon miteinander gemailt, stand da immer Mainz. Das ist eine geografische Besonderheit. Das heißt tatsächlich Mainz-Kastell, der Stadtteil, gehört aber nach Hessen, zu Wiesbaden. Oh Mann, ja, das ist ein schwerer Fehler, gleich ganz am Anfang. Ja, kann nur noch besser werden. Ja, herzlich willkommen, Sonja. Vielen Dank. Nachdem Dennis hier uns ja verlassen hat, stand ich natürlich so ein bisschen vor der Entscheidung, ja, mit wem mache ich es denn jetzt hier weiter, weil den ESC Green Room, den wollte ich unbedingt weitermachen. Ich bin jetzt aus Israel wiedergekommen, wo der letzte Eurovision Song Contest ja stattgefunden hat. Und dann habe ich so gedacht, ja, und Dennis hat mir kurz nach dem ESC ja dann gesagt, er würde nicht mehr so gerne weitermachen, also hat auch diverse andere Verpflichtungen so drumherum, beruflich und auch privat. Und irgendwie, ich glaube, 3 Tage später oder so hast du mich angeschrieben, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass wir vielleicht irgendwie eine Kooperation miteinander machen, mit deinen Bleistiftrockern zum Beispiel und wir mit dem ESC Green Room. Und da habe ich so gedacht, hey, das würde doch irgendwie passen und habe doch gleich mal gefragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn du gleich den ESC Green Room mitmoderierst? Ja, das war eine nette Überraschung. So war natürlich meine Anfrage nicht gemeint, weil ich das mit Dennis gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber es ist natürlich gut, dass sich das so ergeben hat. Freut mich sehr. Welche Beziehung hast du denn so zum Eurovision Song Contest? Och, eine ziemlich gefestigte, würde ich es mal nennen. Also schau das natürlich auch schon ewig. Das erste Mal, dass ich mich so richtig dran erinnern kann, war Gildo Horn. Muss man vielleicht dazu sagen, ich bin Jahrgang 86. Also das war dann so mit 12. dass ich das erste Mal das geguckt habe. Aber jetzt auch war dann immer schwierig, zu Hause das durchzusetzen. So, ja, komm, wir schalten für Gildo mal rüber. Okay, ja, das geht. Und später habe ich dann versucht, mir das auch länger anzugucken, also den ganzen Contest oder so. Und habe dann tatsächlich 2011 die Chance genutzt, hinzufahren nach Düsseldorf, was nicht so weit ist von mir aus. Und war dann später auch einige Jahre Redakteurin bei t-online.de und habe es da geschafft, dann zweimal halt auch beruflich zum ESC zu fahren. Das war einmal Wien und einmal Stockholm. Gibt es da auch Unterschiede von der Arbeitsweise in Wien und in Stockholm? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Gute Frage. Eigentlich gab es da gar nicht so große Unterschiede, weil also du weißt es ja inzwischen auch, man sitzt halt dann im Pressezentrum, kriegt da das meiste mit, guckt sich Proben auf der Leinwand an, guckt sich Proben in der Halle an. Und das Problem war, dass ich in Stockholm tatsächlich auch nur 3 Tage sein durfte. Da war das Budget sehr knapp kalkuliert. Und ich war dann wirklich nur ich bin, glaube ich, Dienstagmittag angekommen und musste Freitagmittag schon wieder weg. Mhm. Das heißt, da war dann gar nicht so viel. Da waren es wirklich nur dieses klassische Probe gucken, Show gucken, über die Show was machen, Videos schicken, Texte schicken, alles aus dem Pressezentrum, dann vielleicht nebenbei noch ein paar Interviews, was man so gekriegt hat, für was man noch so Zeit hatte und dann halt wieder der nächste Tag wieder das Gleiche. Da kann ich gar nicht so viel sagen. Ich fand, die waren beide super organisiert. Da kannst du ja vielleicht, oder hast du ja auch schon teilweise was zu Israel gesagt, dass es da alles ein bisschen laxer war. Aber da fand ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den beiden, muss ich sagen. Ja, das sehe ich auch immer. Ich sag, also jetzt als wenn man jetzt so als ESC-Podcaster irgendwie, da wird man ja dann so als Medium ja nicht so ernst genommen. Und die, ich sag mal, richtigen Medien, die kommen ja tatsächlich auch immer erst so die letzten 4 Tage vor dem ESC auch, weil die Redaktionen dann auch nicht so viel Geld ausgeben wollen, dass sie da irgendwie jemanden 14 Tage lang irgendwie da auch hinschicken. Also es ist dann schon auch im Pressezentrum so in der ersten Woche auch, man kriegt noch gut Plätze. Also man kann sich dann den Platz aussuchen, wo man sich hinsetzt und so. Und das ist dann nachher so Richtung während der Semifinals und dem Finale dann natürlich auch schon wieder ein bisschen voller. Und ja, ich glaube, das sind auch beides so ESCs gewesen, sowohl in Österreich als auch in Schweden, die natürlich auch gut organisieren können, ne? Also die Schweden zum einen, weil sie es eigentlich gefühlt ja alle 3-4 Jahre machen, und die Österreicher, ja, ist ja so eine ähnliche, ich sag mal, Organisationsmentalität wie bei den Deutschen, ne? Also es ist dann schon irgendwie, glaube ich, auch ganz, ganz schön auch da gemacht. Ja, du machst ja unter anderem auch einen Musikpodcast. Da stellt sich für mich ja so die Frage, schließt es sich irgendwie aus, wenn man so Musikliebhaber ist und sich da tatsächlich auch ein bisschen besser auch mit auskennt, und dann mag man auch noch den ESC. Was würdest du sagen, schließt sich das aus oder ist das eher eine Ergänzung? Ich finde es interessant, wie schlecht du in dieser Frage eigentlich schon den ESC machst, so impliziert. Ja, also es wird ja immer gesagt, ne? Also es ist ja ein Schlagerwettbewerb und es ist ja, das ist ja eigentlich gar keine richtige Musik und so. Und meine Erfahrung ist eher die, das hat sich sogar tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr professionalisiert. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man vielleicht sagt irgendwie, ja, das hat mit Musik nicht so viel zu tun, weil es dann doch eher eine Show ist, ne? Ja, aber ich finde, das ist einfach auch ein Aspekt von Musik, ob ich den jetzt immer brauche, ist halt dahingestellt, aber einfach, dass es unterhaltend ist, in welcher Form auch immer, das, also sowas der Musik abzusprechen, fände ich jetzt vollkommen falsch. Abgesehen davon, dass tatsächlich da auch Songs rauskommen, bei denen ich sage, die sind richtig, richtig stark, die höre ich mir auch so an. Was das Witzige ist, wenn du mich darauf ansprichst, dass ich eben auch Musikredakteurin bin, dann habe ich festgestellt, dass der ESC irgendwie trotzdem nochmal sowas ganz anderes ist, einfach weil meine Routine ist, ich kriege so viele CDs zugeschickt, oder inzwischen sind es halt Downloads. Man hört sich das an, das rauscht alles so durch, man nimmt sich das, was hängen bleibt auf irgendeine Art, beschäftigt sich da ein bisschen mehr mit, hört das noch ein, zweimal an, schreibt was drüber, dann kommt das nächste. Und der ESC ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Du hast 40 Lieder, rund 40 Lieder pro Jahr, und hörst dir die am Ende so oft an und beschäftigst dich so mit denen und mit den Künstlern, dass es dann am Ende, bei manchen ist es einfach zu viel, da merkst du, das hat sich irgendwann leer gehört, das ist gar nicht so spannend. Andere wachsen auch erst mit dem, was weiß ich, 10. hören so richtig. Und das ist für mich, finde ich, witzig, weil es einfach dieses, wie man früher Musik gehört hat, als du wirklich nur so ein paar CDs hattest oder, weiß nicht, ganz früher noch Schallplatten, was auch immer das dann war, und du hast die Sachen immer und immer wieder gehört. Und die konnten dann wachsen oder konnten auch langweilig werden mit der Zeit. Der ESC hat das irgendwie noch für mich, was halt in dieser Musikwelt, in der sonst alles abrufbar ist und es rauscht durch, eben nicht so ist. Und das, finde ich, ist für mich auch eine sehr schöne Art, sich Musik zu nähern. Ja, das kenne ich aber auch. Es gibt so ein, zwei Lieder, die für mich erst nach dem ESC so langsam, dass ich so denke, ach ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, wo man. Oder wenn du so alte Jahrgänge durchhörst und ja, denkst, oh, das war eigentlich geil. Ja. Oder du hast noch so eine Playlist mit den besten ESC-Hits und hörst dir die einfach heute noch an. Ja, ich habe so eine ESC-Playlist, wo ich tatsächlich über jahrgangsübergreifend halt dann, na, ich würde so sagen, vielleicht so 10 Songs, die ich dann immer wieder, die ich dann so vom aktuellen Jahrgang da dann so reinspiele. Und die dann auch tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen bleiben. Also das fällt mir, ja klar, also ich persönlich, ich wäre der Letzte, der den ESC irgendwie auch schlecht machen würde. Also ganz im Gegenteil, ich habe mal vor, das ist noch gar nicht so lange her, so ich glaube vor 2 oder 3 Jahren war das, habe ich mir mal über mehrere Wochen seit 2010 auch alle ESCs auch mal angeschaut. Mit Semi und mit dem Finale. Boah, und das ist sportlich. Ja, also es war immer, also ich habe es tatsächlich so gemacht, Dienstag, Donnerstag, Samstag, immer ein Jahrgang. Und man kann dann wirklich tatsächlich auch über wenige Jahre hinweg auch musikalisch da auch eine Veränderung auch sehen. Also es ist jetzt diese, ich weiß nicht, ob du die auch so im Ohr hast, diese typischen ESC-Songs, die man so aus den 2000er Jahren irgendwie halt so kennt. Das ist halt, finde ich, sehr, sehr wenig geworden. Und es ist schon jetzt mittlerweile, man sagt ja so landläufig, ja, das könnte auch im Radio spielen. Und die dann wirklich auch, ja, eigentlich jetzt mittlerweile wirklich auch außerhalb des ESC irgendwie Kontext, könnte man jemanden sagen, der sich damit überhaupt nicht auskennt, so, ja, wie findest du, ja, finde ich ganz gut. Und erst dann, wenn man ihm sagen würde, das ist ESC Jahrgang XY, dann würde der wahrscheinlich erstmal sich wundern, während das dann vielleicht eher so bei einem Jahrgang aus den 2000ern oder aus den 90er Jahren dann doch irgendwie sehr stark weniger unterscheidbar ist, als das wahrscheinlich dann so im heutzutage auch dann so ist, ne? Ja, ist so ein bisschen gut und schlecht zugleich, ne? Ich meine, wir haben so viele schwedische Songwriter jetzt. Und, oder gerne auch mal Songwriter, der mehrere Sachen schreibt in einem Jahrgang, was halt dann auch ein bisschen komisch ist. Weil ich muss gestehen, was mich auch so früher beim ESC angefixt hat, ist halt, dass du da Sachen hörst, die du sonst nicht hörst. Also so gerade so aus anderen Ländern mit einfach anderen musikalischen Farben drin, die ich mir vielleicht auch privat gar nicht so anhören würde, weil es nicht so meine Musikrichtung ist. Aber da kriegst du trotzdem was raus und du kriegst ein Gefühl dafür. Und das geht ja so ein bisschen verloren, wenn jetzt halt irgendwie die gleichen paar Songwriter da immer was schreiben. Deswegen finde ich einerseits gut und andererseits schlecht. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich das eigentlich immer geil fand. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf dieses Jahr gehen, die Polinnen, das hatte ja eine wirklich ganz eigene Farbe. Da muss ich sagen, es hat mir nicht gefallen. Ich mochte diesen Schreigesang nicht. Ich weiß, da haben wir, als das Mikro noch nicht an war, auch schon viel drüber gestritten, ist das gut oder ist das nicht gut. Ich mochte es nicht, aber ich finde es gut und legitim, dass sowas dabei ist. Ja, das könnte wieder mehr sein, ne? Also gerade so, da hätte ich nichts dagegen. Gerade so aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten, da wird dann schon auch eher noch so sehr traditionell dann was geschickt, wo man schon auch, ja, das hört man, wie gesagt, auch nicht so alle Tage. Aber das hat dann schon so doch noch einen sehr starken nationalen Kolorit oder landestypischen Kolorit. Während das dann, ja, ich sag mal so, zum Beispiel Aserbaidschan, die halt wirklich auf Nummer sicher gehen und sich dann irgendwo einen schwedischen Komponisten irgendwie halt dann einkaufen. Aber das, und ich glaube so in dieser Faszinationswelt, in der du dich da ja auch befindest, irgendwie, glaube ich, bist du super geeignet, hier die nächsten Folgen dann auch hier mit zu bestreiten. Und da freue ich mich natürlich auch schon ganz doll drauf. Also eine kurze Vorstellung nochmal hier zu diesem Podcast, wer uns irgendwie hier das erste Mal hört. Wir machen hier ganzjährig einen Podcast über den Eurovision Song Contest. Ist also nicht nur dieser Finalabend irgendwann im Mai eines Jahres, sondern es gibt zum einen natürlich auch die Semis, was hier, also die Semifinals, was ja hier in Deutschland nicht so ganz verbreitet ist, weil wir Deutschen sind ja automatisch gesetzt für das Finale, müssen sich also nicht mehr in einem der Semifinals dann auch qualifizieren. Das hängt damit zusammen, dass diese sogenannten Big Five, da gehört unter anderem auch Italien und Großbritannien und Frankreich und so weiter dazu, und auch der Sieger des Vorjahres muss sich auch nicht mehr für das Finale qualifizieren. Das ist ja so ähnlich, also da bewege ich mich jetzt auf ganz dünnem Eis, so ein bisschen wie beim Fußball, wo man dann eben halt dann auch nicht in die Quali muss. Das ist noch nicht alles, denn es gibt ganz viele Nachrichten rund um den Eurovision Song Contest, so wie wir besprechen das nachher nochmal, wo geht's genau hin. Es gibt Fanclubs in den einzelnen Ländern. Hier in Deutschland gibt es sogar zwei. Es gibt diverse Blogs, die sich auch mit dem Eurovision Song Contest beschäftigen. Und natürlich über das ganze Jahr gibt es natürlich dann immer so die Nachrichten so, wer tritt für welches Land an oder was ist geplant, eine interne Auswahl oder ein Vorentscheid. Und auch insbesondere hier über den deutschen Vorentscheid werden wir uns natürlich dann auch wieder in den nächsten Folgen dann auch auslassen. Und und natürlich auch über die Mutter der aller Vorentscheide, nämlich das Melodiefestival in Schweden, das über mehrere Wochen geht und natürlich auch für die ESC-Welt sehr, sehr prägend ist. Und das machen wir ungefähr alle 4 bis 6 Wochen, kommt hier eine neue Folge dazu raus. Also wer sich nicht unbedingt täglich durch die Blogs durchfräsen will, der braucht sich eigentlich nur noch diesen Podcast anhören und dann ist er eigentlich vollumfänglich informiert. Gleich erstmal alle anderen Medien vernichten. Nein, das nicht. Nein, es gibt auch noch wunderbare andere Podcasts, so wie zum Beispiel auch den ESC-Schnack und auch ein neuer Podcast, den es so ungefähr, ich glaube, seit einem Dreivierteljahr gibt, Merci Cherie aus Österreich mit Alkis und Marco, die eigentlich mehr so Interview-Podcasts sind und dort auch ganz interessante Interviews mit ESC-Stars auch machen und lohnt sich auch einzuschalten. Beide Links zu den Podcasts stellen wir dann auch nochmal in die Shownotes. Ja, höre ich beide auch sehr gerne. Viele Grüße. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal so bezüglich der Zusammenarbeit auch schon mal so überlegt, ja, was könnte man denn irgendwie halt auch machen? Und da gehören natürlich auch wieder die Reisen auch dazu. Wir haben uns also richtig real eigentlich zweimal schon getroffen, nämlich eigentlich immer am gleichen Ort, nämlich bei Eurovision in Concert in Amsterdam, ne? Genau, ja. Was hast du da immer gemacht? Also ich war da die letzten 2 Jahre jeweils beruflich tatsächlich für bleistiftrocker.de, das ist meine eigene Seite. Die habe ich vor vielen Jahren mal angefangen, weil ich schon zu Studi-Zeiten CD-Kritiken, Konzertkritiken geschrieben habe. Und die Seite, für die ich das gemacht habe, die haben irgendwann einen Relaunch gehabt und gesagt, die ganzen alten Sachen fliegen runter. Und ich hatte da wirklich hunderte Texte geschrieben und habe gesagt, ich hätte die aber gerne irgendwie noch verfügbar online. Haben gesagt, klar, nimm die mit, pack die hin, wo immer du magst und so. Und dann habe ich mir einfach eine eigene Seite gebaut, habe die da alle draufgepackt und habe dann doch so ein bisschen angefangen, neue Sachen zu schreiben, diese Seite auch zu nutzen, um einfach mehr noch wieder zu machen in diese Richtung. Und das ging dann bis hin zu, warum nicht auch ein bisschen was über den ESC schreiben. Und das lief auch ganz gut, hat mir auch sehr gut gefallen. Und da bin ich tatsächlich auch jetzt schon zweimal in Amsterdam gewesen. Und du kennst das Presseevent auch, du warst da letztes Jahr auch dabei, sich da reinzuwerfen in dieses Getümmel 2 Stunden und einfach Interviews zu führen. Das habe ich jeweils gemacht. Ja, letztes Jahr war ich mit Irving da, der da diverse Interviews auch geführt hat mit den Künstlern. Das war auch so von den Aufnahmebedingungen, ich weiß gar nicht, wie es jetzt dieses Jahr war, von den Aufnahmebedingungen. Genauso. Ja, genauso. Also nicht so toll, also wer jetzt gerade irgendwie dann Filme oder so auch von den Interviews macht, da war das Licht dann natürlich auch nicht so gut. Musste man dann schon irgendwie auch eher so ein Scheinwerfer oder so irgendwie mit dabei haben. Dieses Jahr habe ich extra Licht mitgebracht, weil ich es letztes Jahr auch furchtbar fand. Aber jetzt habe ich so ein kleines Licht zum Draufschrauben. Und das sieht schon deutlich besser aus. Und mit Handy, mit Kamera oder Ja, es ist tatsächlich mit meinem Handy. Ich habe dann so ein Rig, also so ein Gestell, in das man dieses Handy halt so reinschraubt. Dann kann man ein Mikro da dran anschließen. Gibt halt das Mikro dem Gesprächspartner, weil wenn ich ganz allein bin, geht es irgendwie schwer anders. Und dann oben drauf geschraubt ist das Licht. Und dann eben steht man hinter diesem Ding und stellt seine Fragen. Ist halt dann so eine Ein-Mann-eierlegende Wollmilchsau, aber es klappte dann doch eigentlich ganz gut. Es ist halt nur schwierig, muss man mal erzählen, das ist ein Raum, der ist jetzt nicht so riesig, das ist einfach so ein, ich weiß nicht, ist das so ein Backstage-Raum oder so ein kleinerer Auftrittsraum, irgendwie so ein Mix aus allem. So, ne? Ein Durchgangsraum, glaube ich, oder so, ne? Mhm, genau. Ja, innerhalb dieser Venue. Und da sind dann einfach, ich weiß gar nicht wie viele, das sind bestimmt über 100 Leute, die da einfach so reingeworfen werden. Zusammen mit den Künstlern, jeder an einem Tisch, und das ist dann auch tonmäßig gar nicht so einfach. Dieses Jahr war es tatsächlich so, jetzt erwähne ich sie schon zum zweiten Mal, die Polinnen wurden tatsächlich ständig gefragt, ob sie mal ein bisschen was von ihrem Song in irgendeine Kamera singen können. Und wirklich hinter jeder Interviewaufnahme, die ich habe, hört man sie dann irgendwie kurz ihren Refrain zum Besten geben am anderen Ende des Raums. Ja, so muss man sich das vorstellen, alles sehr wuselig, und nach ein paar Fragen ist dann auch immer schon wieder Schluss. Ich glaube, mit Luca Henny hatte ich irgendwie so 2,5 Minuten, die genau gestoppt wurden, weil einige dann eben auch sehr gefragt sind. Aber es ist trotzdem eine schöne Gelegenheit, einfach viele auf einem Haufen, und man kriegt dann auch viel. Ja, ja, es ist vor allen Dingen erstmal eigentlich ja alle Stars kennt man ja gar nicht, vielleicht bis auf die Deutschen. Und dann ist man natürlich immer so ein bisschen interessiert, wie sind die nachher live auf der Bühne? Und da hat man dann schon mal so einen ersten Eindruck. Also sie machen ja nicht den Auftritt, den sie dann nachher dann beim ESC machen. Also es ist dann ja tatsächlich mehr ein Konzert. Aber man kann dann schon irgendwie halt sehen, wer kann's, wer kann nicht. Das war dies Jahr ein bisschen schwieriger, weil der Ton nicht so gut ausgeregelt war. Der war grausam, ja. Ne? Also ich war dies Jahr dann tatsächlich in Anführungsstrichen nur als Besucher dann abends bei der Veranstaltung. Da zu dem, wie da die Presse dann gelaufen ist, hast du ja eben schon erzählt so. Also es ist tatsächlich auch dann leider die Bandbreite von, im letzten Jahr war es ja, haben sie dann sich auch tatsächlich gleich alle auf Netter gestürzt, dementsprechend kam man dann auch an sein Interview oder nicht. Also war es dieses Jahr mit Duncan. Ja, genau. Also man hat dann schon auch ein gewisses Gefühl, wer könnte da wichtig nachher sein, damit man, wenn der dann gewinnt, kann man dann das Interview dann tatsächlich nochmal irgendwo in seinen Kanälen irgendwie ausspielen. Und es gab auch dann leider die andere Richtung, wo dann erstmal gar keiner hingegangen ist. Ich kann mich, glaube ich, an die Lettin irgendwie erinnern, bei der zumindest am Anfang irgendwie niemand hinging. Und ich war bei ihr, wir haben uns sehr nett unterhalten. Okay. Also da war sie wahrscheinlich auch ganz, also sie wird wahrscheinlich nachher hinterher auch ein paar Leute gehabt haben, aber bei weitem nicht so viel. Und bei manchen muss man sich dann schon, also ja, ich sag mal so die jetzt so gefühlt in der Top Ten irgendwie halt sind, da muss man sich dann tatsächlich in so eine Schlange anstellen. Und der Presseverantwortliche macht dann wahrscheinlich auch so eine Priorisierung, so welche Medien sind denn jetzt da auch irgendwie halt wichtig. Und ja, und es ist auch ein bisschen, ich finde es nach wie vor auch ein bisschen unglücklich da mit diesen Bistrotischen und so, und an jedem Tisch findet dann das Interview statt und man ist da auch tatsächlich sehr eng aufeinander. Und ab und zu sind die dann auch mal weg, weil sie dann nochmal irgendwie nochmal proben müssen oder so. Also es ist dann auch ein bisschen wuselig. Also ich glaube, an der Stelle könnte man das wahrscheinlich, dieses Presse-Ding da nochmal ein bisschen besser irgendwie ausrichten. Und da sind dann sonst nachher ja die 2 Stunden auch sehr kurz, ne? Also man kriegt ja bei weitem nicht so viele Leute dann irgendwie nachher ans Mikrofon. Wie viel hast du geschafft dieses Jahr? Ich glaube, ich bin immer so bei 7 gewesen letztes Jahr und dieses Jahr. Aber halt, ich spare mir dann auch immer den Favoriten, weil da stehst du wirklich eine Stunde und darfst dann 2 Fragen stellen. Das war es mir dann eher nicht wert. Natürlich nehme ich irgendwie immer die Deutschen mit und auch Österreich-Schweiz dann immer. Mit den Österreichern habe ich mich sehr nett unterhalten. Letztes Jahr auch schon, dieses Jahr noch mehr, weil wir uns tatsächlich auch erkannt haben sozusagen, weil ich vorher schon Mailkontakt hatte mit der Promo-Firma, weil die mir schon ihr Album geschickt hatten, also Panda. Deswegen war das alles sehr nett. Die haben mir dann auch ausgeholfen mit Wasser, weil das kommt zu der Organisation dazu. Die haben tatsächlich dieses Jahr am Eingang zu dem Presseevent den Presseleuten die Wasserflaschen abgenommen. Das ist eine Idee, auf die muss man echt erstmal kommen. Also ich meine, ich musste auch 2 Stunden Interviews führen, reden und so. Und dann zu sagen, ja, Wasser, gibt ja eine Bar da oben. Ja, vielen Dank. Ja, gibt ja auch gratis Wasser. Da war dann irgendwie Fett Zitrone drin und so. Das ist dann auch nochmal was anderes. Aber die Österreicher haben mir ausgeholfen mit Wasser. Das war ganz nett. Ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt auch, ja, in den zwei, ich war jetzt auch tatsächlich in den letzten 2 Jahren, da hat ja die Venue sich dann auch geändert. Vorher war das ja irgendwie in so einem kleinen Club. Also das kenne ich jetzt persönlich nicht. Kenne ich eigentlich immer nur so aus diesen YouTube-Videos. Ich war einmal da, aber damals wirklich privat. Das war, glaube ich, 2016. Mhm. Ja, und genau. Wie war das vor da? Es war 2015 sogar. War 2015. Ich glaube, Mons ist da aufgetreten. Das war, Presseevent kann ich nichts drüber sagen, weil ich nicht da war. Aber abends in diesem Club, es war halt ausverkauft. Es war halt wirklich so ein kleiner Club, wie wenn man zu kleineren Konzerten geht. Und da fand ich es wirklich schwierig, weil man da sehr eng aufeinander stand und gar nicht so viel gesehen hat. Und zu einer Bar konnte man eigentlich auch nicht gehen, weil man sich kaum bewegen konnte. Von daher bin ich schon eher ein Fan. Musikalisch ist es meistens besser in den kleineren Clubs, aber ausverkaufte kleine Clubs sind halt auch echt ungemütlich, muss man dazu sagen. Daher sehe ich schon die Vorteile, dass sie in dieses größere Ding gegangen sind, abgesehen davon, dass der alte Club, in dem sie es gemacht haben, mitten in der Stadt lag. Und in Amsterdam mitten in die Stadt zu kommen, ist auch gar nicht so einfach. Das stimmt, ja. Achso, ne, ich dachte, weil das eher dann klein und heimelig ist und so weiter. Und ja, auch. Es wird vom Sound, würde ich auch sagen, besser und alles irgendwie so näher dran und so. Das hat schon seine Vorteile, aber ich fand's, man stand da so ungemütlich, hat irgendwie seinen Hals da gereckt, um irgendwie was mitzubekommen. Ja, Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber jetzt kann auch jeder hingehen, der hin will. Davor war es ja immer relativ schnell ausverkauft. Ja, und vor allen Dingen, was mir ganz gut gefällt, ist eigentlich bei Eurovision in Konzert, also man kann sich dann selber entscheiden, ob man dann möglichst weit vorne an der Bühne stehen will oder wenn es einem dann doch irgendwie zu lange ist, dann kriegt man eigentlich auch immer Sitzplätze. Also das ist, ich würde sagen, so 2/3, 1/3, glaube ich, so für die Zuschauer gedacht. Und das mag ich eigentlich auch immer ganz gerne, weil auch beim ESC ist es ja schon auch immer mit den Stehplätzen dann doch sehr anstrengend, weil man ja immer sehr früh dann da sein muss, um eine gute Position zu haben. Das ist jetzt eigentlich bei Eurovision im Konzert, ist das schon auch okay. Und insofern, ich habe so, wo ich das letztes Jahr das erste Mal da war, habe ich es, also wie gesagt, auch als sehr schöne Veranstaltung empfunden, weil die Künstler auch tatsächlich nur ihren ESC-Song dann irgendwie auch singen. Und dass speziell auch im letzten Jahr eigentlich fast alle sogar da waren, dieses Jahr waren es ja ein paar weniger, war das natürlich, ging das auch sehr in die Länge. Mitunter werden natürlich auch Künstler aus vergangenen ESC-Jahrgängen eingeladen, so wie jetzt dieses Jahr auch Nicole zum Beispiel. Aber ansonsten ist das halt schon wirklich sehr konzentriert auf den kommenden ESC und das ist schon wirklich eine gute Sache. Und ich glaube, so viele Künstler kommen bei diesen anderen Pre-Shows wie jetzt in London oder Madrid oder so jetzt glaube ich nicht. Und insofern hat man da glaube ich schon mal einen guten Querschnitt und kann das dann eigentlich auch schon mal ganz gut bewerten, was uns denn wohl beim nächsten ESC da erwartet. Ja, finde ich auch. Also ich mache dann ja auch immer so einen kleinen Text darüber und bewerte jeden Einzelnen, wie ich den jetzt fand. Ich finde so ein kleines Problem daran, auch, also das ist super, die singen alle nur ihren ESC-Song. Man kriegt wirklich einen Eindruck, man kriegt auch so einen Eindruck über den ganzen Jahrgang. So ein bisschen sind das jetzt viele Balladen oder wie auch immer. Ein bisschen fies ist es halt, dass in so einer großen Halle mit vielen feierwütigen Zuschauern, würde ich sie mal nennen, natürlich die Balladen irgendwie immer weniger Chancen haben. Also, dass da die Partynummern besser ankommen und das vielleicht auch so ein bisschen verzerrt im Gegensatz zu dem, was dann später beim Contest rauskommt, das stelle ich da eigentlich immer wieder fest. Einfach, das ist aber auch sehr normal. Also, dass alle so richtig gebannt zuhören, wie sie es bei Duncan am Ende gemacht haben, das hast du ja bei diesen Balladen nicht. Die verlieren ja relativ oft so eine große Halle dann. Und du weißt, okay, da kommt es drauf an, wie ist das inszeniert, wie kommt das im Fernsehen später rüber. Das ist ja dann auch nicht auf die Zuschauer vor Ort abgestimmt, sondern wirklich auf starke Bilder. Das ist dann immer noch so ein bisschen schwer zu bewerten, finde ich. Aber zum Beispiel im letzten Jahr wurde ja Michael Schulte ganz schön gefeiert bei Eurovision in Concert. Also da hatte ich schon so den Eindruck, dass ja jetzt nun auch kein Spaßlied, das kam schon in der Halle auch ganz gut an. Also ja, also respektvoll sind die Zuschauer ja sowieso. Also das muss man ja wirklich sagen. Aber jetzt, was war das dieses Jahr? War das Serbien oder so? Ich wirklich dachte so, ach ja, in so einer großen Halle echt verloren und so. Aber das ja dann durch starke Bilder tatsächlich auch dann doch viel besser abgeschnitten hat, als ich es gedacht hätte. Das sind so Sachen, und dass du denkst, okay, zu Lavender haben irgendwie alle gefeiert. Finde ich immer noch, dass es viel besser hätte abschneiden müssen im Finale. Aber denkst du, alle singen da mit, alle machen da Party und dann am Ende so, ach ja, guck mal, ist irgendwie fast ganz hinten. Das verzerrt, finde ich, so ein bisschen durch so eine Veranstaltung. Ja, aber wie gesagt, Eurovision in Konzert, das werden wir uns, glaube ich, auch tatsächlich wieder ein bisschen stärker angucken. Gerne. Ich hoffe, dass es stattfindet, aber ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Natürlich wahrscheinlich Amsterdam ein bisschen, ja, wir haben das kleine Event und das große Event ist woanders. Ja, ich glaube, das war irgendwo bei Instagram, glaube ich, neulich in so einer Story. Da haben die dann gefragt irgendwie, ob man irgendwie wieder Bock drauf hätte. Und da war natürlich, glaube ich Wir haben aber selber keine Antwort gegeben, ne? Doch, ich habe eine Antwort gegeben. Also es waren dann Nein, aber die haben dann nicht gesagt, okay, so, ihr habt ja, alle gesagt, ihr wollt, dann machen wir es oder so. Also da kam ja nichts hinterher bisher, ne? Ja, ich glaube, da ist vielleicht intern gerade im Moment noch so eine, ja, dass man sich da abspricht, was wollen wir da machen und so weiter. Ich persönlich sehe da eigentlich im Moment gar keinen Grund, warum es eigentlich nicht stattfinden sollte. Werden wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, das lohnt sich, die Karte kostet, glaube ich, auch nicht mehr als 50 € oder so, glaube ich. Also das finde ich, das geht auch, also für das Aufgebot. Und Amsterdam ist, auch wenn man immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht überfahren wird in der Stadt, von den Radfahrern. Von Fahrrädern. Genau, nicht von den Autos, sondern von den Radfahrern. Also ist das wirklich immer also ein schöner Termin. Und dazu zum Thema Kooperation, dann kann ich ja mal die Kamera halten, dann kannst du in Ruhe deine Interviews führen. Das können wir ja dann mal so aufteilen. Das wäre natürlich richtig geil, wenn ich mal nicht allein unterwegs wäre. Ja, das können wir gerne dann tun. Also, da komme ich drauf zurück. Na, ja, genau. ja, dann irgendwo wird es dann wohl auch wieder einen Vorentscheid auch in Deutschland wohl stattfinden. Keine Ahnung, man hat irgendwas vor dem ESC gehört, dass wieder Künstler eingesammelt werden für das Panel. Die Suche war dann sehr schnell abgeschlossen. Keine Ahnung, ob es da jetzt irgendwie weitergeht. Ich gehe aber mal davon aus, zumindest die sehr mageren Aussagen von Thomas Schreiber, der ja hier beim NDR dann für Deutschland beim ESC zuständig ist, hat sich zumindest dazu geäußert, dass es da wohl irgendwie wieder eine Teilnahme gibt. Die ist auch, glaube ich, auch schon bestätigt worden. Und dann werden wir mal gucken, ob das vielleicht so in Berlin oder wo auch immer irgendwie stattfindet. Und ich glaube, das lohnt sich eigentlich auch immer, da mal vorbeizugucken. Und vielleicht nächstes Jahr werde ich mich, oder ja, nächstes Jahr wäre es ja dann, würde ich mich dann, glaube ich, auch dann eher ins Publikum setzen als jetzt da in der Presselounge. Wie sind da deine Pläne in der Richtung? Ja, hätte ich auf jeden Fall auch Bock, da hinzukommen. Allerdings würde ich es wahrscheinlich versuchen, pressemäßig oder auch pressemäßig zu machen. Habe ich tatsächlich bisher einmal gemacht beim Vorentscheid, der war in Köln. Konnte ich ganz gut verargumentieren, auch beim damaligen Arbeitgeber. So, ja, fahre ich gerade mal hoch und bringe ein paar Videos mit und blogge von da und so. Das war, als Jamie Lee gewonnen hat, also 2016. Und das war dann alles ganz interessant zu sehen mit Proben und so. Aber wie du sagst, man sitzt dann halt während des, der eigentlichen Show dann einfach in so einem Presseräumchen und guckt das auf einer Leinwand. Was okay ist, wenn du live dazu bloggst, muss man dann halt überlegen, was man da macht. Aber wenn man dann die Chance hatte, einfach noch Interviews zu führen oder weiß ich nicht, wenn wir da irgendwie podcastmäßig noch was mitnehmen können, ist das natürlich super. Also hätte ich auf jeden Fall mal wieder Lust, auch mal wieder live dabei zu sein. Hat sich bisher halt einfach nicht ergeben. Ich habe dann immer probiert, so ein bisschen vorab Interviews halt per Mail irgendwie einzusammeln mit den Künstlern, die da aufgetreten sind. Das hat auch meistens ganz gut geklappt, aber es ist natürlich was anderes, wenn du dann nochmal live vor Ort bist. Ja, wir können es ja so machen, ich setze mich ins Publikum, du in die Presselounge und dann so, ja, also hier geht ja gerade die Luzi ab und bei euch gibt es dann Schnittchen oder so, vielleicht kann man sagen, dann das da vielleicht miteinander irgendwie da ganz gut verbinden. Ich sehe schon, du bist Mitarbeiter des Monats bei Bleistiftrocker.de. Das ist ein Titel, den es bisher einfach noch nicht gab, aber. Ja, und dann, auch so August, September, Oktober. Ja, genau. Einfach die ganze ESC-Saison durch. Ja, dann also, Sommerpause, dann wieder September. Ja, genau. Dann war im Urlaub. Ja. Und dann ging es wieder weiter. Und natürlich der Eurovision Song Contest. Der ist ja dies Jahr auch mal nicht so weit. Also, ich habe da jetzt auch tatsächlich vor, dorthin zu fahren, wo auch immer er dann stattfindet, weil den kann man auch wirklich ganz gut dann auch mit der Bahn auch tatsächlich erreichen. Also Hotel müsste man dann mal schauen, weil da gibt es ja schon ganz horrende Hotelkosten, die da aufgerufen werden bei den einzelnen Hotelanbietern oder in den einzelnen Portalen. Das werden wir mal gucken. Aber das gehört natürlich hier irgendwie in unserem Podcast auch ein bisschen zu der Königsdisziplin, dass man dann auch tatsächlich mal so auch vor Ort ist und da so ein bisschen was macht. Und da bist du, glaube ich, auch, ne? Das hast du, glaube ich, auch schon in der Planung, ne? Ich hab's vor, genau. Ich dachte so die letzten Jahre auch immer so, wäre schon geil, da auch mal wieder vor Ort zu sein. Hat's jetzt nicht so richtig gelohnt mit dem, was ich gemacht habe. Wobei mich tatsächlich nach dem diesjährigen ESC so ein paar Leute angesprochen haben, so, hey, wie war's denn da vor Ort? Und ich war aber gar nicht vor Ort. Also tatsächlich, weil ich so viel vorab an Interviews eingesammelt habe und so ein bisschen, ich habe ja dann meine Prognosen, wie geht's aus und so, halt alle geschrieben. Die kann man ja auch dann ganz gut mit den Halbfinaleindrücken, mit den Probenvideos und so, kann man die auch von daheim aus machen. Wenn auch nicht ganz so gut wie von vor Ort, aber es geht. Haben mich tatsächlich mehrere Leute gefragt, wie war es denn da? Und dann so ein bisschen kribbelt es dann ja schon, mal wieder hinzufahren. Jetzt ist die Niederlande sind natürlich geil erreichbar, geiles Land. Also da habe ich wirklich Bock und hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. Mhm. Ja, das also weil das ist natürlich auch immer eine gute Sache, wenn man da auch tatsächlich zu zweit ist und sich da so ein bisschen auch die Arbeit ein bisschen aufteilen kann. Ich war bisher immer alleine, das ist so geil. Ja, das geht mir ja ähnlich und das ist natürlich, mitunter kann man so manches gar nicht ausrichten, weil man, also es geht ja schon tatsächlich so mit der Berichterstattung los, das machen ja einige, die dann so, weiß ich nicht, mit 6, 7 Leuten da irgendwie anreisen. Da sitzt, ich weiß nicht, wie ergiebig das ist, da sitzt irgendwie einer den ganzen Tag und verfolgt nur die Pressekonferenzen, der nächste sitzt nur dann in der Halle und macht die Bewertungen, beziehungsweise einer steht dann an der Bühne und macht die ganzen Fotos und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was kann man nicht alleine leisten, weil ja auch diese Pressekonferenzen, Proben und so weiter laufen ja alle so parallel. Ne? Das ist relativ fies getaktet, dass sich das so überschneidet, dass man immer entscheiden muss, gucke ich mir jetzt die Probe an oder gehe ich da in die PK? Wobei die PKs fand ich jetzt nie so richtig ergiebig. Das ist immer so, good luck for you, we're so proud to have you here und so. Das fand ich jetzt nie so richtig stark, was da so rauskommt. Da finde ich die Proben schon spannender. wenn du siehst, wie entwickelt sich da so ein Auftritt, was haben die vor, und siehst ja dann auch die Kameraposition. Also wenn du kannst dir die erste Probe kannst du nur im Pressezentrum auf der Leinwand gucken, da siehst du, was sie so an Kamerapositionen vorhaben, dann kannst du mal in die Halle gehen, kannst gucken, wie das da alles abläuft, hast du die verschiedenen Eindrücke dann davon. Das ist meistens spannender als die Pressekonferenzen, finde ich. Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe mich da auch mit Leuten drüber unterhalten, ich glaube, dieses Thema Pressekonferenzen ist, glaube ich, auch sowieso ausgelutscht. Das ist, glaube ich, mal in so einer Zeit entstanden, wo das, glaube ich, noch ganz noch interessanter war. Aber es sind auch tatsächlich immer die gleichen Leute, die auch dann die Fragen stellen. Also das ist dann ähnlich. Und und kritische Fragen, wie man es sonst ja von anderen Pressekonferenzen ja so kennt, die gibt es da ja irgendwie halt gar nicht. Also im Grunde entsteht da auch jetzt kein besonders interessantes Interview dadurch. Also man kann vielleicht mal so aus einem Halbsatz irgendwas mal rausziehen und sagen, ach ja, guck mal, das und das ist da irgendwie damit gemeint gewesen. Aber im Großen und Ganzen sind ja auch viele Dinge, die dann gefragt werden. Also der Sender Kahn hatte in diesem Jahr das dann auch gemacht. Die haben über Facebook so einen Livestream dann immer gehabt. Und da konnte man dann als User dann auch Fragen stellen. Und einer von Kahn hatte das dann sozusagen weitergegeben. Das ist vielleicht auch noch irgendwie so eine Geschichte, wo man so vielleicht Facebook und ähnliche soziale Medien da auch nochmal vielleicht stärker mit einbindet. Aber es ist halt ja auch oft dann tagsüber, mitten in der Woche, das kann sich ja meistens ein Berufstätiger ja auch letztendlich gar nicht so in der Gänze irgendwie halt angucken. Und da hast du schon recht, da sind tatsächlich die Proben, die ja irgendwie die Einzelproben ja zweimal stattfinden, und ich überlege gerade, ich glaube 3 Durchgänge pro Probe irgendwie, und man sieht dann manchmal, so wie bei Duncan, man macht einmal mit Lampe, einmal ohne Lampe und so, und das ist dann schon irgendwie auch ganz interessant. Gut, wenn man das dann irgendwie so ein bisschen auch abdecken kann, dieses ganze Thema, dann ist das natürlich auch irgendwie eine feine Sache. Auf jeden Fall. Aber was mir zu den Pressekonferenzen gerade noch einfällt, ich finde das immer lustig. Ich habe es jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich bin beim Hessischen Rundfunk auch in der Sportredaktion. Also das ist so mein zweiter Job neben der Musiksache. Und so gerade, wenn es um Fußball geht, heißt es ja auch immer, diese Pressekonferenzen sind so Kuschel-Events oder nichts kommt dabei raus. Und wenn das jemand beim Fußball sagt, dann verweise ich immer gerne auf den ESC, weil ich finde, das sind richtige Kuschel-Pressekonferenzen. Ja, aber ist das so? Ich glaube, beim Fußball in den Pressekonferenzen geht es doch eigentlich schon härter zur Sache, oder? Ja, das sind wahrscheinlich die du dann siehst. Aber also so in so einer normalen PK, gut. Man sind auch meistens dann die gleichen Fragen, aber das ist schon, also ich finde, das ist schon deutlich kritischer als das, was beim ESC ist. Es beginnt ja auch nicht jeder mit, das war so ein schönes Spiel heute und Glückwunsch dazu. Und wir sind alle so stolz darauf, dass sie jetzt gewonnen haben. Und ich wollte mal fragen, wie fühlt sich das an? Also das ist ja dann schon ein bisschen was anderes. Aber also da finde ich den ESC wirklich, also das ist schon schwer zu ertragen manchmal, muss ich schon gestehen. Also so mit Journalismus hat das da irgendwie auch tatsächlich nicht mehr so viel zu tun, ne? Ja, also, und es kommt, wie du schon sagst, da kannst du auch nicht viel rausziehen. Da kommt ja keine Meldung raus, nichts Spannendes über denjenigen. Da willst du wirklich versuchen, ein Einzelinterview zu kriegen, wo du den wirklich nochmal gescheit vorstellen kannst, dich mit dem auch ein bisschen tiefer unterhältst, als wenn du jetzt eine Frage stellst und die dann so vor 100 anderen Leuten halt so wischiwaschi beantwortet wird. Oder 100 sind es auch sehr selten, muss man dazu sagen. Also ich kann es ja jetzt ein bisschen vergleichen mit Lissabon. Da war ich jetzt dann das erste Mal akkreditiert. Und ich fand aber auch die Pressekonferenzen in Lissabon, auch jetzt die in der ersten Woche, waren auch stärker besucht als jetzt in Tel Aviv. Also dieses Studio, sage ich jetzt mal, wo das da stattfand, war fast immer leer. Also das war dann voll, als die PKs nach den Semis und dem Finale irgendwie halt waren. Klar, da findest du auch keinen Platz mehr und da stehen sie auch alle übereinander. Aber ansonsten waren das halt, es waren Plätze für, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich würde mal tippen, so für 300 Personen waren Stühle da und es waren immer so 30 da oder 40. Und das sieht man dann natürlich schon auch, da so die Diskrepanz, und das war so in Lissabon schon auch stärker besucht auch. Also sicherlich haben auch viele Redaktionen wahrscheinlich nicht so das Geld gehabt, da mal jemanden eben nach Tel Aviv irgendwie auch zu schicken über mehrere Tage, um von da zu berichten, haben dann wahrscheinlich eher auf die dpa oder so zurückgegriffen. Und das ist schon für mich auch so ein Hinweis, naja, das wird wohl, glaube ich, vielleicht eher mal so eine Geschichte, die man dann auch nochmal hinterfragen sollte, ob man sie vielleicht die nächsten ESCs auch immer noch so in der Gänze irgendwie anbieten muss. Also ich glaube, es reicht auch, wenn jeder Künstler einmal eine Pressekonferenz macht und nicht jedes Mal nach jeder Probe oder so. Also ich glaube, das wäre, glaube ich, auch schon mal irgendwie ein Gewinn. Also ja gut, oder dass du dafür halt die Zeit für Einzelinterviews einfach verlängerst. Ja, genau, dass man da irgendwie mehr, also das ist ja immer, jetzt dieses Jahr war es so, es gibt dann immer so eine Wand, da kommen die dann raus und stellen sich hin und dann kannst du Fotos machen und dann das sind dann immer richtig feste Moderatoren. In Tel Aviv haben die beiden sich dann immer abgewechselt pro Tag. Mal, ich habe die Namen jetzt gerade nicht bei, es war ein Mann und eine Frau und mal hat sie das dann gemacht und mal eher dann einen Tag. Und ja, und dann kannst du vielleicht noch irgendwie, wenn du schnell bist, ein Selfie mit denen irgendwie machen und dann sind die auch schon im Grunde genommen ganz schnell wieder weg, ne? Also insofern ist es da. Und warst du sonst schon mal irgendwie auf anderen ESC-ähnlichen Veranstaltungen, Fanclubs oder so? Ich habe jetzt echt überlegt, was ist eine ESC-ähnliche Veranstaltung? Da fällt mir erstmal überhaupt nichts ein. Ja, gut. Also vielleicht ja auch irgendwie ein Vorentscheid noch irgendwo anders oder. Ach so, okay. Du meinst also, schon aus dieser Bubble. Ich dachte, jetzt genau, irgendwer, der sich sowas Ähnliches ausdenkt. Ja. Eigentlich nicht wirklich. Also auch diese, ich sehe immer, wie ihr auch die letzten Jahre diese Vorentscheide so richtig heftig verfolgt habt, zumindest einige. Da bin ich auch immer so ein bisschen neidisch, weil ich halt gerade so Sportredakteurin hat man dann wenig Zeit, auch sich, weiß ich nicht, Samstagabend oder so mit sowas zu beschäftigen. Da hat man dann eher Dienst so an diesen Tagen. Ich werde dieses Jahr versuchen, da auch ein bisschen mehr zu schauen. Ich versuche es jedes Jahr, mir Dänemark-Norwegen anzugucken, einfach so aus Verbundenheit zu diesen Ländern, auch weil ich beide Sprachen auch so ein bisschen verstehe zumindest. Also einfach so auch, um da mal wieder was zu gucken, um da so ein bisschen reinzukommen und auch einfach um zu sehen, wer dann da gewinnt und wen die sonst so haben. Aber muss ich sonst gestehen, komme ich wenig dazu, bin ich bisher wenig zugekommen, leider. Also es ist ja auch recht schwer, dieses Jahr praktisch in der letzten Saison, wir bieten ja jetzt auch in diesem Jahr oder in dieser Saison auch wieder die Livestreams irgendwie an zu den Vorentscheiden. Wenn ihr dann auf escgreenroom.de gebt, werden wir das auch wieder anbieten und auch im Laufe des Abends kommt vielleicht noch mal der eine oder andere Livestream dazu, der vielleicht auch eine bessere Verbindung irgendwie darstellt und so weiter. Das halten wir dann auch an den Abenden auch immer aktuell. Da habe ich so das erste Mal tatsächlich mitunter manchmal so 3 oder 4 Vorentscheide gleichzeitig so bei mir auf den Bildschirm irgendwie gehabt und immer mal da eingeschaltet und mal da. Also vielleicht mit Bezug zum Fußball sollte man vielleicht mal so eine Konferenzschaltung irgendwie da auch mal vielleicht einführen. Oh, das wäre geil. Ne, dass man sagen würde, so und jetzt gehen wir nochmal nach Dänemark und was da so jetzt gerade passiert. Und ich stelle mir das bei dir aber auch ungefähr vor, wie so jemand an der Börse mit so 16 Monitoren und da läuft was und da läuft was und so völlig gestresst und was passiert jetzt da und so stelle ich mir das vor, wenn du so viele Vorentscheide gleichzeitig guckst. Ja, also der Vorteil ist natürlich zum Beispiel Ukraine, die fangen meistens immer schon so gegen 18 Uhr an, also manchmal ist ja auch durch die Zeitverschiebung, also Australien war natürlich top, weil das war an einem Samstagmorgen um 10 Uhr ging das los, während die dann da schon Abend hatten, also das war dann schon mal außen vor und man konnte das wirklich ganz in Ruhe irgendwie schauen und man hat dann natürlich schon mit vorher mal so sich die Playlist irgendwie angehört, dann weiß man auch so ungefähr so, wann muss man wie wo irgendwie einschalten, aber es ist halt dann natürlich auch immer nur so ein Gesamteindruck und natürlich verstehe ich auch nicht sämtliche Sprachen, die da auch gesprochen werden aufgrund des ESC-Hintergrunds, weiß man dann jetzt auch so ungefähr, ach ja, jetzt machen sie das und das. Das kriegt man dann schon irgendwie halt mit. Und ja, oder man hat einfach auch Glück, dass so manche Vorentscheide, ich glaube, der von Großbritannien, der ist dann, glaube ich, auch immer freitags. Also da ist es dann auch, und natürlich der deutsche Vorentscheid ist ja meistens in den letzten Jahren ja immer donnerstags gewesen. Und das kann man dann schon noch ganz gut machen. Was ich dieses Jahr tatsächlich mir mal vornehmen wollte, ist tatsächlich das Sanremo-Festival. Auch tatsächlich mal die ganze Woche mir da auch mal anzutun. Das ist schon sehr langwierig, aber Das, was ich so im Nachgang mal so gehört habe, sind da auch tatsächlich ganz gute Titel dabei. Also Sanremo Festival ist ja eigentlich nicht im Grunde der Vorentscheid, sondern daraus ist eigentlich auch mal der ESC auch entstanden. Und als Abfallprodukt darf der Sieger dann für Italien dort antreten. Aber es sind schon auch so schon ziemlich gute Sachen dabei. Und das werde ich mir, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich mal auch stärker mal anschauen. Und ja, und an Melodiefestivalen kommt man womöglich auch nicht vorbei, ne? Das ist ja, dann, wobei das stößt mich immer so ein bisschen ab, weil es so ewig lang geht. Also da kommt noch mal der und der, der eigentlich schon raus ist, kommt da noch mal mit rein und so. Also das ist, ich meine, es ist natürlich auch so eine Debatte. Die Deutschen sagen ja, okay, wir machen einfach eine Show, weil es ist später, der ESC ist auch eine Show. Da musst du beim ersten Mal überzeugen, da hast du 3 Minuten und fertig. In Schweden wählst du dann irgendwie einen, der dir so Castingshow-mäßig ans Herz gewachsen ist die letzten Monate. Es sind natürlich 2 Überlegungen, die dahinter stehen. Ich kann irgendwie beide verstehen, aber für mich als Zuschauer finde ich es ein bisschen zu anstrengend, wenn jetzt einer von 40 vorentscheiden, es sind nicht 40, ich weiß, es gibt ja genug, die es intern wählen, aber eben eine von 40, die ich mir so anschauen muss, wie ist das zustande gekommen, wer ist da jetzt am Ende der Künstler, wenn sich das so in die Länge zieht, also so ein Finale gucken oder von mir aus auch, weiß nicht, 1, 2 Halbfinals und fertig. Aber das hat mich immer so zeitlich ein bisschen abgestoßen, weil ich dachte, boah, was die da für eine riesen Show drumherum machen. Ja, viele machen das ja tatsächlich so, ne? Wie der ESC mit 2 Semis und dann Finale. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch überschaubar. Aber ja, man guckt natürlich immer so auf Schweden, weil die natürlich auch tatsächlich immer Hölle erfolgreich auch sind und auch immer irgendwo in den Top Ten auch stattfinden. Und deswegen ist das dann auch so eine Beobachtung, die man da macht, dass man sagt, ja, da muss ich schon irgendwie halt mitmachen. Ja, aber sie fallen ja schon ein bisschen ab die letzten Jahre, ne? So gerade in der Publikumsgunst. Und wenn du jetzt sagst, was ja auch stimmt, beim Sanremo-Festival ist es quasi das Abfallprodukt, dass derjenige zum ESC fährt. Aber wir sind uns alle einig, Italien hat halt richtig geil abgeliefert die letzten Jahre. Und wir sind uns wahrscheinlich auch einig, in den nächsten Jahren, irgendwann wird es soweit kommen, dass die auch endlich mal wieder gewinnen. Unbedingt, unbedingt. Und das als Abfallprodukt aus so einem Festival an sich ist natürlich auch nochmal was anderes. Ja, also weil da eben halt dann der Schwerpunkt tatsächlich auf die Musik gesetzt wird, ne? Es gibt da auch noch ein Orchester. Also das ist natürlich auch schon alles sehr, sehr, sehr gut machbar. Schweden dreht sich halt sehr um sich selbst, auch mit so einem Konzept. Ja, ja. Ja, und demnächst veranstalten unsere ESC-Schnacker ja wieder den Kieler Podcast-Tag in Kiel am 14. September. Das ist sowohl für Podcaster als auch für die, die eigentlich nur Podcast auch hören. Ich werde da natürlich auch wieder hinfahren. Wie sind da jetzt deine Pläne? Wir hatten da neulich schon mal drüber gesprochen. Ich werde es versuchen. Sehr schön. Also es hängt noch so ein bisschen an so ein paar beruflichen Sachen, aber ich bin ja auch ganz gerne mal nach Dänemark unterwegs und das wäre eine gute Gelegenheit, das vielleicht zu synchronisieren. Und da auch, weil Kiel ist jetzt von mir natürlich ein Stück weg, aber das so auf dem Weg mitzunehmen wäre super. Ich hoffe, es klappt. Ja, ist so ein bisschen so ein Barcamp und man kann sich so ein bisschen untereinander als Podcaster auch austauschen und wir werden da sicherlich auch wieder, wir sind da auch schon gefragt worden zu einer gemeinsamen Folge mit dem ESC-Schnack zusammen und da ist das Thema noch nicht so ganz raus, das wollen die beiden sich dann noch überlegen, irgendwas in Richtung so Historie, sage ich jetzt mal. Und ja, und das wäre natürlich irgendwie auch cool, wenn wir da zu viert zusammen da irgendwie auch eine schöne gemeinsame Folge auf die Beine stellen würden. Also freut mich. Ich schlage vor, Thema Balkanpop. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nenne ich immer gerne die vogonische Dichtkunst des ESC. Ja, auch nicht schlecht. Also das ist hiermit dann schon mal an den ESC-Schnack schon mal weitergeleitet. Und mal gucken, was sozusagen die Aufgabe sein wird, die wir zu bewältigen haben. ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen stärker noch mal auf Bleistiftrocker eingehen, deinen Musikblog. Da hast du ja in der letzten Zeit auch tatsächlich mit den mit Teilnehmern aus dem letzten Jahrgang auch ein Interview geführt. Erzähl doch mal. Ja, also ich hatte natürlich vorab schon viel drauf an Interviews, gerade die ich halt in Amsterdam geführt hatte. Oder eben dann auch nachträglich per Mail. Bei manchen geht das ja dann auch ganz gut. Und bei manchen hatte das nicht geklappt und ich wurde so vertröstet und ich habe die dann im Nachhinein bekommen. Aber das Spannendste, worauf du jetzt wahrscheinlich auch vor allem hinaus willst, war, dass ich sehr hart besucht habe. Yeah. Mit dem ich tatsächlich auch in Amsterdam schon kurz gesprochen hatte. Und das war auch alles sehr nett. Und er ist ja in der ESC-Bubble auch irgendwie so der Held. Gerade nachdem er es dann wirklich geschafft hat, ins Finale zu kommen für San Marino. Und der hatte seinen Song nochmal deutsch aufgenommen. Der ist inzwischen auch raus. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Wenn nicht, packen wir es nochmal in die Shownotes mit Singende Anana. Mhm, machen wir auf jeden Fall. Und den hat er in Frankfurt aufgenommen. Und ich arbeite in Frankfurt und da hat sich das schön ergeben, dass ich ihn da im Studio besuchen konnte und auch dann ein längeres Interview mit ihm machen konnte. Und das war alles sehr nett. Das war super. Er hat mich auch gleich wiedererkannt und meinte, ja, das hat mir in Amsterdam schon gefallen, was wir da gemacht haben und überhaupt. Und haben uns dann länger unterhalten über seine Teilnahme. Ich weiß, da hattest du auch dazu geschrieben, sehr abgeklärter Typ. Das fand ich auch. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Das fällt auch, glaube ich, jedem auf, der das liest. Er hatte damit eigentlich schon so abgeschlossen. Also ja, war eine schöne Erinnerung. Und ja, hat mich in dem Moment auch gefreut. Aber jetzt geht's halt weiter, so ungefähr. Mhm. Da hätte ich mir fast noch mehr Euphorie gewünscht. Ich meine, war ja schon ganz geil, da irgendwie auf Platz 19 gekommen zu sein am Ende. Aber ja, trotzdem haben wir uns super nett unterhalten über alles, was er so macht. Und er hatte dann da auch als ich da war, war der deutsche Song schon im Kasten und er hatte dann noch so ein paar türkische Sachen aufgenommen, irgendwie von einem verstorbenen Poeten, so irgendwie extra vertont und so. Habe ich auch noch ein bisschen zugehört, war also alles super nett. Und ja, ist ein großes Interview draus entstanden, das du wahrscheinlich auch sehr gerne verlinken wirst. Ja, auf jeden Fall, klar. Und das war nochmal so eine schöne Nachbetrachtung, weil eigentlich ist ja natürlich, wenn dieser Abend rum ist, dieser große, dann fallen wir alle in so eine Depression, in die bekannte PED. Und das war aber dann nochmal so eine sehr nette Nachbetrachtung. Also das war jetzt im Juni, also ist auch schon wieder 2 Monate her, dass ich ihn da besucht habe. War noch eigentlich noch relativ nah dran am Contest sozusagen. Und deswegen tat mir eigentlich ganz gut, nochmal so ein bisschen Nachbetrachtung zu haben und halt auch so off-record dann nochmal so ein paar Eindrücke von Tel Aviv zu bekommen, wie das da so abgelaufen ist. Und du durftest ja irgendwie einen halben Tag vorher oder so auch schon den Song veröffentlichen über deinen Kanal, ne? Genau, das war dann ein paar Wochen später. Im Juli kam der dann raus, der deutsche Song, und ich durfte die Videopremiere dazu machen. Also Videopremiere, muss man dazu sagen, da kriegt man dann von Promoter oder welche Agentur das halt auch immer übernimmt, in dem Fall war es einfach direkt der Kontakt zu den Leuten da ins Studio, kriegst du dann einen Link geschickt, der bei YouTube schon, also du kannst dein Video bei YouTube hochladen, es aber noch nicht auf öffentlich stellen. Und dann kannst du den Link verschicken, aber es ist nicht auffindbar in der Suche. Und das machen die dann und schicken dir den Link. Das heißt, du kannst es bei dir verlinken, weil du den Link hast, aber es ist halt nicht auffindbar. Das heißt, die Leute finden das nur bei dir in dem Moment. Das ist dann diese Art von Videopremiere. Und am Tag danach kam es dann halt richtig raus und auch war überall in den Portalen dann zu finden, wenn es dann bei Download, Streaming und so. Also es gibt das Ding nicht auf CD. Es ist halt wirklich nur digital dann erschienen. Ja, ich habe es mir angehört und hörte sich aber auch sehr schön an. Also, weil es ist ja manchmal so dann in einer anderen Sprache. Ja, er spricht, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, er spricht ja richtig gut Deutsch. Er spricht ja, glaube ich, fast besser Deutsch als Englisch, wenn ich so die Interviews verfolgt habe, weil er ja auch auf einer deutschen Schule war. Von daher passt das auch ganz gut zu ihm, glaube ich. Ja, mir fiel das tatsächlich auch auf so in deinem Interview und auch so in anderen, die ich dann so von ihm gehört habe. Also ja, es ist jetzt ein bisschen zu böse, wenn man jetzt sagt, das war für ihn nur ein Job. Aber er ist, glaube ich, so ein Typ, der konzentriert sich auf so eine Geschichte und dann trauert er aber, glaube ich, auch nicht so unbedingt dann hinterher so lange danach und wie schön war die Zeit und so weiter, sondern er hat das, glaube ich, auch wirklich hat dann auch, ich glaube, auf deine Frage so, was denn sein Favorit war, hat er natürlich wieder San Marino gesagt. Und das ist ja auch in Ordnung, er stand ja da irgendwie auch dazu. Und insofern fand ich das wirklich auch sehr angenehm. Und ja, ich habe ihn ja auch schon 2016 auch schon mal aus nächster Nähe dann auch mal kennengelernt und fand ihn damals auch schon sehr, sehr nett. Und ich glaube, seine PR-Arbeit hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er dann wirklich auch als so sympathisch auch angenommen wurde. Weil ich glaube, ja, aufgrund seines Gesangs hätte er eigentlich jetzt nicht unbedingt ins Finale, hätte es nicht ins Finale geschafft. Und insofern hat er da, glaube ich, so ein bisschen, weil er sehr hart war, ist er weitergekommen, glaube ich. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ja, ne? Aber da du vorhin ja gefragt hast nach Musik und ESC und wie das da alles zusammenpasst, das ist halt sowas. Ich meine, man hat sich das 3 Minuten angeguckt oder jetzt sage ich irgendwie Mann, kann ich auch sagen, ich habe mir das 3 Minuten angeguckt und hatte danach einfach super gute Laune. Ob der jetzt jeden Ton getroffen hat oder nicht, es war halt einfach cool, das hat halt einfach Spaß gemacht. Und ich finde, das reicht mir dann auch bei so einer Show mal. Ich meine, da kann ich bei Duncan kann ich irgendwie heulen und das fühlen und so, dann löst das bei mir genauso was aus wie das eben. Dann finde ich völlig legitim, ehrlich gesagt. Aber da du 2016 angesprochen hast, da mochte ich seinen Auftritt tatsächlich nicht so sehr. Also ich hatte mit ihm jetzt nichts zu tun, von daher leider erst dieses Jahr so richtig kennengelernt, Interviews gemacht. Da war ich ja nur 3 Tage da, wie erwähnt. Da war mir der Auftritt zu sehr an Leonard Cohen angelehnt, den ich sehr verehre. Deswegen darf man sowas quasi nicht machen, wenn man mir gefallen will. Deswegen hatte ich das eigentlich schon so wieder vergessen. Und umso überraschender fand ich dann einfach dieses Jahr. Ich fand auch, der Song hat einfach viel besser zu ihm gepasst. Er konnte das viel besser verkörpern, was er da gesungen hat. Einfach auch, hat er ja auch selber geschrieben, den Song. Von daher schön, dass er da nochmal aufgetreten ist, um nochmal irgendwie sich so positiver in Erinnerung zu bringen. Ja, ich glaube, 2016 hatte er wohl das Problem, die hatten irgendwas geplant, was dann irgendwie auf der Bühne nicht ging. Und dann mussten sie das, glaube ich, relativ kurzfristig dann auch improvisieren. Und ich fand es jetzt, also mitunter, ja, weiß ich gar nicht, fand ich sogar fast noch besser als jetzt 2019. Kann ich jetzt aber auch gar nicht so jetzt genau nochmal nachvollziehen. Aber wie gesagt, das war halt irgendwie, ist er eine gute Nummer und das hat halt eben halt auch wirklich auch Spaß gemacht. Das war schon gut. Ja, und auch das, wofür er jetzt im Studio war in Frankfurt, einfach eine deutsche Version aufzunehmen, da bin ich ja ehrlich gesagt ein Riesenfan von. Also diese Versionen in anderen Sprachen von ESC-Songs, das fehlt mir so ein bisschen in letzter Zeit. Das war ja früher tatsächlich so Usus, dass das später noch mal in sämtlichen Sprachen rauskam, noch mal eingesungen wurde. Ich habe in einem Plattenladen in Kopenhagen vor ein paar Jahren tatsächlich in irgendeiner Grabbelkiste für 1 Krone gefunden. Nicole, ein bisschen Frieden auf Dänisch. Ah, okay. Und ich meine, wie geil ist das? Mhm. Ja, das ist wie so eine 7-Inch. Ich höre die wirklich ab und zu, weil ich das so witzig finde, weil sie halt auch gar nicht so schlechtes Dänisch singt. Das war einfach, ich finde, das ist so eine Tradition, da sollte viel mehr noch von kommen wieder und deswegen schön, dass er das gemacht hat. Ja, Nicole hat ja damals, als sie dann gewonnen hatte, dann so praktisch ab der Strophe 2 dann in verschiedenen Sprachen auch gesungen. Sie hat auch in Eurovision in Concert, glaube ich, hatte sie, glaube ich, dann auch auf Niederländisch, glaube ich, genau, dann auch gesungen. Ne? Und die sie auch komplett drauf hatte. Ne? Ja, und da kann ich mich auch dran erinnern. Es gab damals auch eine englische Version und so weiter. Und wahrscheinlich haben sie die dann in den jeweiligen Ländern dann dort veröffentlicht. Und von der dänischen wusste man jetzt so in Deutschland jetzt wahrscheinlich gar nichts. Und das ist schade. Das wird natürlich weniger. Und ja, und auch beim deutschen Vorentscheid würde man sich natürlich auch mal irgendwie mal freuen, wenn auch mal eine deutsche Version irgendwie auch dabei wäre, weil es ist jetzt tatsächlich schon 2007 her, dass das letzte Mal deutsch gesungen wurde dann auch beim Eurovision Song Contest. Das ist natürlich dann schon ein bisschen länger her. Und ja, also ich bin jetzt kein Verfechter von, es muss unbedingt deutsch sein, weil nein. Deutsche Musik haftet immer so dieses Radio-Pop-Langweilige an. Aber also wenn es da was Geiles gibt, immer gerne her, ne? Ja. Ja, ich bin auch dafür, also nach wie vor freie Sprachenwahl und so weiter. Das würde ich auch überhaupt nicht einschränken wollen. Aber so jetzt so in der Songauswahl oder so sollte man schon noch mal wieder ein bisschen auch den Schwerpunkt auch auf die eigene Sprache auch legen. Und ja, muss natürlich auch das Publikum nachher entscheiden, ob sie es gut finden oder nicht. Aber das wäre schon wirklich eine ganz feine Sache. Und du hattest dann noch 2 andere Künstler dann auch aus dem ESC 2019 dann noch interviewt, ne? Genau, mit Bilal habe ich noch ein Mail-Interview allerdings nur gemacht. Das hatte den Hintergrund, dass ich eigentlich schon ein Interview kriegen sollte, bevor er zum Contest gefahren ist. Das hatte dann aber nicht geklappt. Dann habe ich natürlich nochmal angefragt, so ja, wie wäre es denn danach mit ein paar Fragen beantworten? Das hat dann geklappt. Und das war eigentlich auch ganz nett. Also ich hatte die Fragen rübergeschickt und er hat die wohl im Zug dann beantwortet. Also er hat mir einfach so ein Soundfile aufgenommen, den man die einfach sich selber vorliest und dann beantwortet. Das war ganz niedlich. Und da kam auch einiges raus, fand ich. Das war sehr, sehr sympathisch. Und was ihn so mit Serhat verbunden hat, fand ich ganz bemerkenswert, dass er auch gesagt hat, war mir völlig egal, ob ich da jetzt Erster oder Letzter werde. Es war einfach, mein Auftritt war einfach, hat mir selber so gut gefallen, dass ich da aufgetreten bin. Und wahrscheinlich ist das auch so ein Ding, wenn du irgendwo zwischen 10 und 20 landest, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Weil dann hast du halt nicht riesig abgeräumt, du bist aber auch nicht Letzter geworden und du bist mit deinem Auftritt zufrieden und dann war wahrscheinlich auch alles einfach für dich völlig, völlig okay, völlig geil. Das ist mir so bei ihm aufgefallen. Und ich glaube, das ist auch noch ein Künstler, der wird sich jetzt etablieren und da von dem wird man noch ein bisschen was hören, also gerade so in dieser Community, der unterwegs ist. Also weiß nicht, wie dein Eindruck so von ihm ist, aber ich fand es ein bisschen schade beim Contest, der hatte diese Idee mit diesen Tänzerinnen, war super. Ich fand, der ganze Song krankte von Anfang an daran, dass es dieses ekelhafte Gemix aus Französisch und Englisch war. Und ich finde, mit so einer starken Message musst du dich für eine Sprache entscheiden, in der du das rüberbringst. Ich weiß, es ist ein Problem vom französischen Vorentscheid, da muss Französisch im Song drin sein, wie auch immer, dann mach ihn halt komplett auf Französisch, aber so, ich fand, es hat so die Message so ja, was heißt abgemildert, aber irgendwie so, sie kam nicht richtig rüber, weil man sich immer darauf konzentriert hat, welche Sprache ist das jetzt und warum jetzt der Satz wieder anders. Das fand ich sehr schade, weil so Ausdruck hatte er in allem, was er gemacht hat. Ich glaube, das ist sowieso insgesamt keine gute Idee, immer diesen Sprachenmix irgendwie zu machen. Ich finde auch, man muss sich für eine Sprache entscheiden und selbst auch, viele machen das ja dann, dass sie den zumindest den Refrain dann auf Englisch machen. Und es gibt ja auch tatsächlich auch Untersuchungen, wo man auch feststellt, ja, die Hörer oder die Zuschauer, die hören auch gar nicht jetzt so direkt auf den Text, sondern es ist ja auch mehr so das Gefühl, was man von einem Song hat. Und ich finde das generell nicht sehr glücklich, immer so einen Sprachenmix dann anzubieten. Ich finde immer eine Sprache überlegen, so ich will es jetzt in meiner Landessprache machen oder auf Englisch, weil ich jetzt meine, ich möchte jetzt gerne unbedingt alle erreichen, damit mich auch viele dann auch verstehen. Eines meiner geheimen Tippländer ist ja zum Beispiel immer Albanien. Albanien, finde ich, die haben so einen, auch so Sanremo-ähnlichen Vorentscheid oder ein Festival. Und haben da eigentlich immer ganz gute Künstler und machen das ganz oft auf Albanisch. Und dann gewinnt dann derjenige. Und dann meint man auf einmal so, jetzt müssen wir es aber auf Englisch machen, damit wir ja da international irgendwie auch weiterkommen. Und das ist in diesem Jahr Gott sei Dank mal nicht passiert. Das ist Sängerin hat das dann auf Albanisch auch gesungen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das versteht sicherlich keiner. Wen es interessiert, kriegt es natürlich über eine Internetrecherche irgendwie raus, worüber singt sie da jetzt. Aber ansonsten ist es überhaupt nicht wichtig. Und dieser Mix ist tatsächlich auch, glaube ich, keine gute Idee. Ja, aber sonst als Typ super auf jeden Fall, Bilal. Fand ich von Anfang an, finde ich auch immer noch, ist so auch so ein Gesicht, das irgendwie hängen bleibt vom DCESC, ja, finde ja. ich. Ja gut, er hat natürlich auch polarisiert und das ist natürlich, hat ja auch enorme Anfeindungen auch erlebt, auch so über seinen YouTube-Kanal und so. Und das ist natürlich dann auch schon so eine Geschichte so von jemandem, der da tatsächlich auch um seine Akzeptanz dann auch gekämpft hat und so. Und das macht es natürlich dann auch noch interessanter, ne? Ja, und da könntest du jetzt eine krasse Überleitung bauen. Ähnlich hat es ja Mahmoud auch in Italien erfahren, als Savini gegen ihn gewettert hat, als er das Sanremo-Festival gewonnen hat. Den hattest du doch auch interviewt, oder? Guck mal hier, diese Podcast-erfahrenen Menschen. Musste eine Sekunde nachdenken, aber ja, genau. Wobei es bei ihm so war, dass es irgendwie schon länger so, dass ich da gebettelt habe, weil man kriegt tatsächlich von so, gerade von den Erfolgreichen, manchmal auch von denen vorab gedacht wird, dass sie erfolgreich sein werden, schon so über die ganz normalen Musikkanäle so Promo-Mails, so die einfach in meinem Postfach sowieso einlaufen. So, ja, der und der nimmt teil, ist einer der großen Favoriten und wenn ihr was braucht. Und dann melde ich mich immer und sage, ja, so ein Interview würde ich nehmen. Und bei Mahmoud hat sich das so ein bisschen gezogen, bis das geklappt hat und bis ich da Fragen stellen durfte. Und ja, ich frage an und irgendwann kam zurück, ja, dann schick mal Fragen. Und bis dann die Antworten kamen, hat auch wieder gedauert. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich erst vor ein paar Tagen online gegangen. Und es waren dann auch nur so sehr kurze Antworten. So von wegen, was passiert bei dir in nächster Zeit? Ja, neue Musik kommt bald. Und ja, gut, hat man dann auch gesehen in der Mail, dass, ich glaube, er hat auch bei den wenigen Promoterminen, die es mit ihm gab, glaube ich, immer Italienisch gesprochen, hatte einen Übersetzer dabei oder eine Übersetzerin. Das hat man dann in der Mail auch gesehen, da waren bei irgendwelchen Fragen, stand dann am Ende noch so ein Halbsatz Italienisch oder so, der wohl einfach nicht mit übersetzt wurde. Aber ich dachte, komm, mach ich jetzt trotzdem online, sind ja ein paar kleine Aspekte dann doch drin. Und aber eigentlich so die Boss-Antwort, würde ich mal sagen, war dann die letzte, weil ich habe ihn gefragt, so wie er damit umgegangen ist, dass er halt so angefeindet wurde nach seinem Sieg gerade beim Sanremo, du hast es ja schon erwähnt gerade. Und wusste aber auch, unter anderem aus Merci Cherie, die ihn ja zu Gast hatten, dass er dazu eigentlich gar nichts sagen will. Ich glaube, bei denen hat er es irgendwie so gesagt, von wegen, es wird alles auf die Goldwaage gelegt, was ich zu dem Thema sage. Und deswegen bin ich lieber ruhig, sage ich einfach gar nichts dazu. Damit musste ich jetzt auch rechnen. Ich dachte, ich stelle die Frage natürlich einfach mal trotzdem. Und seine Antwort war, ja, war doch nur eine musikalische Meinung. Warum soll mich das kümmern? Das ist natürlich eine geile Antwort darauf, ne? Also ich wusste, dass er mir da jetzt nichts von großer Politik erzählen wird. War mir schon relativ klar. Aber es ist ja auch immer interessant, wie Leute dann überhaupt auf so eine Frage reagieren. Und das fand ich schon eine Boss-Antwort. Nach dem ESC wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen einfacher, da zumindest irgendeine Antwort dazu zu finden, als wenn du dann jetzt gerade mittendrin vor dem Finale stehst oder so, dann äußert man sich da wahrscheinlich sogar weniger darüber. Ja, aber es zeigt aber auch so ein bisschen die Coolness, mit der er da so an alles rangegangen ist, glaube ich. Und er war ja wirklich nicht weit vom Sieg entfernt. Also das hat ja natürlich in der TV-Show so ein bisschen verzerrt. Dadurch, dass dann irgendwie Jury-Sieger und so dann da erst groß abgefeiert werden, die dann am Ende gar nicht Jury-Sieger waren. Aber zumindest der theoretische Jury-Sieger wird erstmal abgefeiert, wird dann im Splitscreen gegen den gegen den eventuell anderen Sieger gestellt, kurz vor Ende der Punktevergabe. Und irgendwie, aber der zweite Platz wurde ja überhaupt nicht richtig gewürdigt, aber er war ja doch sehr nah dran, das Ding jetzt dann auch zu gewinnen. Ja, das war dann ganz nett, einfach nochmal so drei Nachbetrachtungen zu haben. Und damit kann man jetzt aber, glaube ich, auch diese alte Saison so ein bisschen hinter sich lassen. Auch in Sachen Bleistiftrocker.de sich auf die neue Saison zu konzentrieren. Bist du denn so in so einer PED noch oder? Auch gar nicht, ehrlich gesagt. Das hat mich gewundert dieses Mal. Also ich hatte sonst tatsächlich auch, dass ich gesagt habe, nach dem ESC-Finale, ich muss jetzt mal meine Kopfhörer nehmen und muss jetzt mal wieder ganz andere Musik hören für eine Woche. Selbst das hatte ich dieses Jahr nicht so. Ich habe noch so ein bisschen was auf meiner Playlist, höre das auch noch ganz gerne aus dem Jahrgang und bin jetzt auch gar nicht so, dass ich sagte, ich brauche jetzt mal so ein Break davon oder es war jetzt mal genug, weil so diese Bubble ist ja schon was ganz Eigenes, das weißt du ja auch. Und dass du sagst, da muss ich jetzt mal wieder raus, ich höre jetzt mal wieder einfach kurz andere Musik, um mich mal wieder so ein bisschen einzupegeln. Selbst das hatte ich irgendwie dieses Jahr gar nicht. Ja, ich habe zum Beispiel irgendwie auch eine ganz große Bugwelle noch mit Podcast irgendwie gehabt, die ich auch noch nicht gehört habe. Also da habe ich dann schon mehrere Monate lag ich da zurück. Und die habe ich jetzt tatsächlich auch jetzt bis vor kurzem dann auch wirklich mal alle weggehört. Und ja, diese Post-Eurovision-Depression ist ja auch tatsächlich, die geht ja dann immer schon am Sonntagmorgen nach dem Finale auch los, weil man sich ja gefühlt mindestens die letzten 2-3 Monate dann sehr, sehr intensiv auch mit dem ESC auch beschäftigt. Und man fällt quasi in so ein schwarzes Loch. Und das ist halt, also es ist immer so die Bandbreite bei mir, also wenn ich dann wiederkomme, dass ich sage, also nächstes Jahr fahre ich da nicht hin, also da mache ich jetzt mal eine Pause, also das schaffe ich jetzt nicht. Und so nach 2 Wochen denkt man so, ach na ja, also mal gucken, wo es denn hingeht und vielleicht ist die Stadt ja ganz schön und so, ja, was kosten denn da so die Hotels und das ist ganz unterschiedlich. Also dies Jahr habe ich eher so, ich bin dann hier wieder nach Hause gekommen und war auch eine schöne Zeit, aber ich bin jetzt nicht in so ein großes schwarzes Loch irgendwie halt auch gefallen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es auch ein bisschen daran liegt, wenn man auch das ganze Jahr über Podcast darüber macht. Also man hat ja auch immer so die Möglichkeit, dann auch immer wieder darüber zu sprechen. Und also es ist ja auch ein Ventil, über das man da dann auch spricht, weil so ohne weiteres findet man ja nicht Menschen, die sich auch wirklich das so ganzjährig über den ESC auch unterhalten können. Und die wollen wir ja hier auch so ein bisschen versammeln. Dann wollen wir doch gleich mal auch zum nächsten Thema überleiten, denn es gibt nämlich jemanden, der die PID, er will helfen, die PID zu überwinden. Nämlich der Herr Doktor. Der Herr Dr. Irving Wolter, der auch bekannt ist als Dr. Eurovision, hat sich, so wie es sich meiner Erkenntnis erstreckt, irgendwann letztes Jahr nach dem ESC in Lissabon wohl mit Leuten auch drüber unterhalten, Mensch, man müsste ja irgendwie mal so eine Veranstaltung, ähnlich wie Eurovision in Konzert oder so, müsste man eigentlich auch mal in Deutschland auch etablieren. Und hat da so eine Idee entwickelt und hat das erste Mal vom 28. bis 30. Juni in Hannover die sogenannte UNESCON veranstaltet. Und was, also das ging über 3 Tage. Der Höhepunkt der Veranstaltung war eine Gala, ein Konzert mit diversen Künstlern aus vergangenen ESCs. Und davor war ein bisschen so am Freitag mit Karaoke-Abend und am Sonntag war das dann ja noch in Hannover, gibt es ja das, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube deutschlandweite oder also mindestens deutschlandweite größte Schützenfest, wenn es nicht sogar weltweit ist. Ich glaube gar nicht, dass es überhaupt woanders so Schützenvereine irgendwie gibt. Also es ist, glaube ich, auch eher so eine typische deutsche Geschichte. Da war dann am Sonntag nochmal so ein kleiner Zug, den sich da auch noch diverse Leute von der UNESCO dann irgendwie angeschlossen haben. Und ich bin dann tatsächlich mit unserem Hörer Bastian zusammen da zu dieser UNESCO nach Hannover gefahren. Und das Schöne eigentlich an der ganzen Geschichte ist, viele dieser Fan-Events laden sich ja auch Künstler aus vergangenen ESCs ein und dann wird halt Halbplayback eingespielt und die singen dann live dazu. Und er hat sich dann tatsächlich mal die Gedanken gemacht, Mensch, bis 1998 gab es auch ein Orchester beim Eurovision Song Contest. Das hat man dann eingestellt, weil das dann zu aufwendig wurde. Ich sag mal so, in den 80er Jahren sind vielleicht 12 bis 15 Länder angetreten. Und dann brauchte man auch nur eine Woche irgendwie eine Probe und dann ging das schon irgendwie mit Orchester und so weiter. Mittlerweile haben wir ja 3-mal so viele Teilnehmerländer und das lässt sich dann wahrscheinlich auch mit so einem großen Orchester auch gar nicht mehr bewerkstelligen. Aber er wollte sozusagen ja nicht die Zeit zurückdrehen, aber einfach mal den Zuschauern auch ein bisschen wieder zeigen, wie das eigentlich ist, wenn nicht nur die Musik eingespielt wird, sondern auch das Orchester live spielt und der Sänger auch live singt. Und in der ersten Ausgabe hat er dort unter anderem Chiara aus Malta eingeladen. Die war 1998, 2005 und 2009 für ihr Land am Start. Cengiz von diesem Jahr, Aserbaidschan 2019. Klaas-Göran Hederström aus Schweden von 1968. Ein Wiedersehen gab es auch mit Corinna May aus Deutschland, die dort 2002 angetreten war. Elena Necheyeva aus Estland 2018. Manuela Bravo, Portugal 1979. Und Sedim Parker aus der Türkei. Die war 2 Jahre hintereinander, nämlich 1996 und 1997. Dort am Start. Das Orchester war das Orchester im Treppenhaus, das auch aus Hannover kommt. Und so ein bisschen eingebettet war das Ganze von den Moderatoren, nämlich Alina Stiegler und Stefan Spiegel, die wir ja schon von Eurovision.de kennen, von den Songchecks. Und die haben zusammen mit Irving dann die einzelnen Beiträge, die einzelnen Künstler dort angesagt. Und und ganz am Ende, es gab noch so eine Aftershow-Party, trat dann noch Kaya Tam aus Estland auf mit Wo sind die Katzen? Geil. Die ist, dort angetreten, die ist ja auch gleich im Semifinale beim Esti Laul in Estland ja auch stecken geblieben, weil die Esten wohl irgendwie mit dem Song nicht so viel anfangen konnten. Das war ja so eine neue deutsche Welle-Geschichte. Und sie selber lebt ja in Deutschland auch, glaube in München. Und hat schon vor vielen Jahren sich diesen Song ausgedacht, eigentlich nur so aus Spaß. Und hat den dann beim estnischen Vorentscheid eingereicht. Ist nicht weitergekommen, nicht mal ins Finale. Aber es hat sich so ein bisschen in der ESC-Bubble als Guilty Pleasure irgendwie jetzt entwickelt und sie ist auch dann in dieser bei dieser Aftershow-Party in dieser Disco auch ordentlich abgefeiert worden. Sie hat zum einen, also Wo sind die Katzen auch gesungen, aber auch Helene Fischers Atemlos. Also insofern war das schon irgendwie dann auch ein ganz gute Abrundung des Abends. Ja, also da gab es natürlich auch diverse Höhepunkte. Ich fand zum Beispiel auch Elena Netschajewa auch klasse. Sie hat unter anderem zusammen mit dem Cengiz auch den Siegersong von diesem Jahr, Arcade, gesungen. Also er hat praktisch die Stimme von Duncan sozusagen übernommen und sie hat wie so einen besseren Background dann mitgesungen. Das war schon irgendwie wirklich sehr, sehr toll. Und man muss auch sagen, tatsächlich auch Corinna May war wirklich auch ein sehr großer Gewinn, weil die hat schon wirklich auch eine tolle Stimme und hat unter anderem auch ein Medley gesungen mit Bernd-Peter Fleming. Das ist der Sohn von Joy Fleming, die ja vor ein paar Jahren verstorben ist und mal 1975, glaube ich, mit Ein Lied kann eine Brücke sein beim ESC angetreten ist. Und das war schon wirklich, es war ein schönes Familienfest. Also da hat mich wirklich auch jeder Künstler auch wirklich sehr überzeugt. Es war eine sehr, sehr heimelige Stimmung. Und er hatte natürlich auch Gäste da, die es auch schaffen, bei so einem Orchester dann auch durchzukommen, weil es ist ja natürlich auch alles live und laut und so. Und da muss man dann schon, irgendwie gut auch durchkommen. Und das hat sich wirklich auch sehr, sehr gelohnt. Und mich hat es natürlich auch gefreut, dass das, was Irving sich da so ausgedacht hat, wirklich auch so geklappt hat. Also ich glaube, so mit Manaila Bravo aus Portugal hat er sich da, glaube ich, auch so einen Kindheitstraum irgendwie dann auch erfüllt. Soweit wie ich weiß, ist das so sein erster ESC, den er auch so vom Fernseher so verfolgt hat. Und Manuela Bravo ist, glaube ich, auch sogar damals als erster Beitrag dann auch gestartet und mit Sobe, Sobe, Bayo, Sobe und ist da sogar auf Platz 9 gekommen und hat dann irgendwie, vor allen Dingen, man merkt dann auch, selbst solche Leute sind dann auch Profis. Sie hatte dann noch so ein paar Musiker haben dann auch noch mit aufgebaut, um dann den Song mit ihr dann zu musizieren und es klappte irgendwie alles nicht mit den Aufbauten. Und sie hat das dann aber schön überspielt und wirklich dann auch nochmal und nochmal und nochmal gesungen und so weiter. Und das hat sie dann irgendwie auch wirklich ganz, ganz gut gemacht. Und ja, würde ich mal sagen, bei Sanam Parker war es halt auch so. Ist sie das erste Mal in Deutschland auch aufgetreten. Und hat so typische türkische Klänge dort anspielen lassen, wo man so dachte, Mensch, wie schade ist das eigentlich, dass die Türkei nicht mehr dabei ist, weil das wäre auch wieder so eine schöne andere Farbe, die dann auch nochmal in diesen Wettbewerb irgendwie reinkommt. Und das war wirklich, das war wirklich sehr, sehr schön. Und und auch Chiara aus Malta hat eine tolle Stimme und das hat wirklich, wie lange ging das? Ich glaube, das ging sogar 3 Stunden. Wir hatten eine kleine Pause von vielleicht einer Viertelstunde, aber ansonsten ging das so fast 3 Stunden und alle waren glücklich, alle waren selig. Also das war wirklich eine feine Sache. Es war ein bisschen zurückhaltend, glaube ich, von den Besucherzahlen her, weil ja 2017 wurde schon mal so eine ähnliche Veranstaltung geplant, nämlich die EKON. Eurovision Convention und das ist ja eine Woche, glaube ich, so vor Veranstaltungsbeginn ist das abgesagt worden. Da gab es diverse Probleme mit finanzieller Art. Das ganze Konzept ist irgendwie zusammengebrochen und da hatten einige Leute schon oder fast alle hatten dann da Karten gekauft und so und ich bin mir da jetzt im Moment nicht so ganz informiert darüber. Die einen sagen, es haben alle ihr Geld wiedergekriegt, die anderen sagen nicht so. Das kann ich jetzt nicht wirklich hundertprozentig bestätigen. Ich habe auch von Leuten gehört, die das Geld nicht wiederbekommen haben. Ja. Und da war das natürlich viel so, dass sie dann gesagt haben, ich warte das jetzt mal ab und so. Also man kann natürlich bei Irving schon davon ausgehen, der hat auch gute Kontakte. Er ist ja auch, ich glaube, seit 1992, glaube ich, immer vor Ort gewesen beim ESC und hat natürlich auch diverse Kontakte und hat da natürlich auch vielleicht auch schon über ein paar Jahre hinweg schon mit den Künstlern gesprochen, die er da eingeladen hat. Mensch, habt ihr nicht vielleicht Lust, daran teilzunehmen und so weiter? Und und auch noch ein bisschen eingebettet damit, dass der NDR auch den Livestream gemacht hat, was natürlich jetzt auch ein bisschen beflügelt, dass vielleicht auch in den nächsten Jahren dann auch die Leute sagen, Mensch, da will ich dann unbedingt mal live dabei sein und so. Und es war wirklich, hat sich gelohnt und würde ich auch wieder machen und ich hoffe ja sehr, dass das auch im nächsten Jahr dann tatsächlich irgendwie halt auch weitergeführt wird. Wäre vielleicht auch das, wieder. Das hoffe ich auch, da wäre ich auch gerne dann dabei. Na, dann können wir uns das ja dann irgendwie auch nochmal überlegen, dass wir vielleicht von da sogar auch nochmal von der UNESCO irgendwie halt berichten. Unbedingt. Es gab ja zum Beispiel ein Livestream zu dieser Veranstaltung, kann man auch im Nachhinein nochmal schauen über eurovision.de. Hast du dir das mal angeschaut, die Veranstaltung? Habe ich dann tatsächlich nicht. Also muss dazu sagen, ich wäre natürlich auch hingefahren. Ihr hört daran, dass ich jetzt so still war die letzten Minuten. Ich war nicht da, ich war in Urlaub. Ach, du warst in Norwegen warst du ja, ne? Genau, deswegen habe ich jetzt bisher aber auch noch nicht nachgearbeitet, sondern hatte eher Bock, dir mal zuzuhören, was du so davon berichtest, was du mir so als Highlight empfiehlst. Und da werde ich mir das natürlich nochmal anschauen. Ja, ich war in Norwegen, habe da jetzt ESC-mäßig nicht so viel mitbekommen. Das Einzige war, auf den Lofoten hing irgendwo in, wo war das, Leknes, in der Touri-Info, so ein kleines Plakat. Kano treten da irgendwie so Mitte August mal auf. Das war so das Einzige, ist ja dann auch immer ein schönes Zeichen, wenn so Gruppen zusammenbleiben, weil sie erfolgreich waren, weil sonst wäre das, glaube ich, so eine klassische Gruppe, die einfach nach dem ESC wieder getrennte Wege geht. Und was ich richtig geil fand, im Fernsehen eines Abends in Norwegen kam, das heißt Allsang paar Grenzen. Und das ist, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer Allsang paar Skansen, das ist was immer in Stockholm gedreht wird. Das ist dann einfach so Freiluft und einfach Musik auf der Bühne und mit Publikum, kann man sich ein bisschen vorstellen wie Fernsehgarten ohne diese ganzen neurotischen Köche und diese sinnlosen Sportler, die da irgendwie Rennrad fahren. Also es ist wirklich sehr auf Musik konzentriert. Und das war also Grenzen in dem Fall, weil es war schon noch in Norwegen, aber nah an der schwedischen Grenze. Und ging eine Stunde und diese Episode an dem Abend stand tatsächlich so unter dem ESC-Label. Also da sind Leute aufgetreten, die irgendwie aus dem Vorentscheid in Norwegen waren. Bekannte dann tatsächlich auch, also der Sänger von Wigwam ist da aufgetreten, hat seinen Song gesungen, aber dann kommen halt auch Schwedische dazu. Also es war wirklich so ein Crossover von beiden Ländern. Benjamin Ingrosso ist da aufgetreten. Dann waren die Herreys mit ihren goldenen Schuhen sind da auch noch rumgefallen. Und also es war Kittil Stockern tatsächlich. Und das fand ich richtig geil. Und da habe ich gedacht, sowas, irgendwie hätte ich das gern mehr. Also einfach mal so eine Crossover-Sendung, Deutschland, Österreich, packst ein paar ESC-Teilnehmer zusammen, die singen vielleicht zusammen irgendein ESC-Lied, die singen ein Medley aus ihren Sachen oder wie auch immer. Das fand ich ziemlich geil. Da saß ich dann vorm Fernsehen, habe das sehr abgefeiert. Aber meine Freundin, die mit dabei war, meinte dann an der Stelle so, ja, es ist ja schon Mitternacht und draußen ist noch hell, ich gehe mal spazieren. Also nicht alle aus meinem Freundeskreis teilen dann diese Begeisterung, muss man auch sagen. Aber also diese Stunde da im Fernsehen, die fand ich super. Also so diese, was wir eben schon hatten, daran sieht man dann halt, dass es in anderen Ländern auch noch viel mehr zelebriert wird einfach. Auch so Leute aus dem Vorentscheid, die es gar nicht geschafft haben. Aber das ist vielleicht ein Lied, da erinnern sich noch die meisten Norweger dran oder so. Dann wird das halt da auch nochmal gespielt. Das ist schon ganz geil. Ja, viele von uns fragen sich natürlich, der ESC wurde in diesem Jahr von den Niederlanden gewonnen. Und da hat zumindest das Land dann das Recht, den ESC auch auszutragen. Aber wir wissen noch nicht genau, wo es dann wirklich stattfindet. Also Stand heute ist der 10. August 2019, wissen wir es noch nicht. Es verengt sich jetzt gerade auf die Städte Maastricht und Rotterdam. Der ESC wird ausgerichtet von den drei Rundfunkgesellschaften NPO, Avotros und NOS. Und die haben am Beginn, ich glaube so im Juni oder so, haben sie interessierten Städten ja, ihre Anforderungen halt zukommen lassen. Daraufhin mussten die Städte dann ganz ausführliches Pflichtenheft erstellen, wo sie das Ganze stattfinden lassen wollen, wie das Rahmenprogramm ist. Sicherheit spielt ja heutzutage immer mehr eine Rolle, auch für solche Veranstaltungen und vieles andere mehr, Hotelkapazitäten. Und da sind die üblichen Verdächtigen natürlich dann auch in der Liste gewesen, unter anderem Den Haag oder auch Amsterdam, Utrecht zum Beispiel, die dann nach und nach alle abgesagt haben. Und es gab jetzt nochmal, nachdem die beiden Städte Rotterdam und Maastricht in der engeren Wahl waren, gab es bis zum gestrigen Freitag, den 9. August, jetzt nochmal eine Nachfrage, glaube nur von NPO, wo nochmal bestimmte Punkte der Bewerbung nochmal konkretisiert wurden. Daraufhin haben jetzt irgendwie alle gesagt, oh, dann wird das ja jetzt irgendwie am Freitag, den 9. irgendwie alles bekannt gegeben und so weiter. Das hat natürlich nicht stattgefunden, wie man also gestern von Sitze Barker, das ist einer der Produzenten im nächsten Jahr, der hat jetzt einen Tweet rausgelassen und klargestellt, es wird also am 30. August eine Bekanntgabe geben, ob es nun Rotterdam oder Maastricht halt wird. Und die Termine, ne? Und die Termine werden wahrscheinlich auch bekannt gegeben. Das ist zumindest in den letzten Jahren so üblich gewesen. Ich habe das mal zusammengetragen. Es wird, glaube ich, gar nicht so ein großes Geheimnis sein, wann das stattfindet, weil es kann eigentlich nur im Grunde wie in diesem Jahr eigentlich in dieser Woche stattfinden, um den 15. Mai, nämlich 12. und 14. Mai dann die Semis und am 16. Mai das Finale, weil ich habe zumindest hier gesehen, dass es am 5. und 6. Mai gibt es ein Halbfinale der Champions League. Und am 30. Mai dann das Finale. Und der DFB-Pokal ist zum einen Halbfinals im April, das wird nicht wichtig sein. Aber in Berlin wird dann das Finale am 23. Mai sein. Und darin bettet sich eigentlich diese Woche da fabelhaft irgendwie ein, dass ich nicht glaube, dass zusammen mit einem Fußball-Event dann der ESC irgendwie stattfindet. Das hat es so, glaube ich, auch in den letzten Jahren so auch nicht gegeben. Und insofern wird das dann wahrscheinlich am 30. August auch so bekannt gegeben. Nagelt uns bitte nicht drauf fest, wenn ihr jetzt schon Hotels bucht. Nein, also ich glaube, ja genau, und so richtig festnageln kann man uns natürlich nicht. Also wir nehmen heute am 10. August auf, aber da jetzt wohl die Bekanntgabe erst am 30. August ist, dann wird diese Folge wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, zumindest dieser Programmpunkt wird noch ein bisschen mehr Haltbarkeit haben, als wir das jetzt eigentlich gestern oder vorgestern eigentlich noch so gedacht haben, weil es klang jetzt so, dass es jetzt tatsächlich zum Ende dieser Woche irgendwie bekannt gegeben würde. Aber das nun irgendwie noch nicht. Wir haben mich hat es auch überrascht, dass sie dann gesagt haben, so, und wir haben jetzt da noch mal diese Nachfragen wurden jetzt beantwortet von den Städten oder wie auch immer, diese Frist ist abgelaufen. Und in 3 Wochen sagen wir es euch dann. Da habe ich auch gedacht, das dauert noch ganz schön lang. Ja, ich glaube, dass, also vom Gefühl her, glaube ich, sah es ja immer so danach aus, ja komm, das wird Rotterdam. Durch diese Nachfrage, glaube ich, zeigt es sich, das haben die Vivi-Blogger auch noch mal in einem Artikel auch geschrieben, scheint es wohl tatsächlich eher sehr eng zu sein. Und wahrscheinlich ist bei dem einen die Halle besser, bei dem anderen das Rahmenprogramm besser. Und jetzt versucht man wohl wahrscheinlich so ein bisschen Konkretisierung zu bekommen, so unter dem Motto, ja, ich sag jetzt mal, wo kann man die Kabel in der Halle verlegen oder so. Ich denke mal, vielleicht geht es auch schon um solche Details. Und dass man da vielleicht sagt, man möchte nicht eine vorschnelle Entscheidung treffen. Ich habe mal aus Wikipedia das hier auch mal in unsere Liste hier reingeschrieben. Also die Kapazitäten beider Hallen, das eine ist die Ahoy Arena in Rotterdam und einmal das Kongresszentrum, die haben beide so um die 12.000 Kapazitäten, also maximale Kapazitäten, also da gibt es jetzt auch nicht einen Riesenunterschied. Kennst du irgendwie die beiden Location oder eine davon? Nee, die Hallen tatsächlich gar nicht. Also ich war schon in beiden Städten, ich relativ häufig auch in Holland bin, entweder ans Meer fahre oder mir da Fußball angucke, aber die beiden Hallen tatsächlich noch nie drin gewesen. Und von der Stadt her, was würdest du da sagen, was schöner wäre? Also Rotterdam ist natürlich die größere, aufregendere Stadt. Dann hast du noch Den Haag in der Nähe, du hast das Meer in der Nähe. Ist wahrscheinlich so das das Weltmännischere sozusagen, um das stattfinden zu lassen. Maastricht ist halt deutlich kleiner, in dem Sinne aber auch niedlicher und du hast halt dann auch so eine Art Dreiländereck da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da viele Vorteile auf der einen und auf der anderen Seite sehen. Ich würde beides nehmen. Ich bin vor allem froh, dass es nicht Amsterdam wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ging mir auch so, weil ich war jetzt tatsächlich nur immer zu der Zeit, wo Eurovision in Konzert war, da an dem Wochenende in Amsterdam. Aber ich glaube, es ist völlig egal, an welchem Wochenende oder wann man da irgendwie hinfährt. Es ist schon sehr, sehr voll, ne? Und es ist völlig überlaufen. Das ist so eine anstrengende Stadt einfach. Ja. Also irgendwie habe ich immer so eine Zahl im Kopf, ungefähr so 10.000 Menschen kommen für den ESC immer in so eine Stadt. Und und wenn man sich das dann vorstellt, da nochmal plus 10.000 Leute nochmal in die Stadt, das wird, glaube ich, ganz schön voll. Und ja, so in Amsterdam, so wie ich das verfolgt habe, war ja eher so, ja, wir können es machen, aber müssen jetzt auch nicht und so, ne? Also das war so ein bisschen, dass man so dachte, naja, gut, also ihr habt euch da, glaube ich, auch schon von vornherein, also ich glaube, die Bürgermeisterin hat sich da auch schon so positioniert, ja, wir haben aber viele andere schöne Events und ich glaube auch, Fußball ist ja da auch ein großes Thema in der Stadt und ich glaube, das war dann, ich finde es ja auch dann immer besser, wenn es dann die Städte auch wirklich machen, die es dann wirklich dann ernst meinen, weil dann hat man natürlich auch nachher auch das Glück, dass es auch ein runder ESC irgendwie halt auch wird, ne? Also ich kenne auf jeden Fall. Ich kenne die beiden Städte jetzt so gar nicht. Maastricht, wie gesagt, irgendwie ist ja immer im Hinterkopf so die Gründerstadt der EU und damit spielen sie ja auch so ein bisschen. Und es gab jetzt so im Internet so einige Gerüchte. Irgendjemand hatte da so einen Quellcode aufgemacht, irgendwie, ich weiß nicht, glaube beim Sender oder so, wo dann irgendwo zu sehen war, ja, Rotterdam, die Stadt des ESC und so. Weiß man jetzt nicht, ob das dann auch gefaked war. Dann hat sowohl am Montag als auch wohl zum Ende der Woche Duncan wohl in beiden Städten so eine Art Videoclip aufgenommen, wo man erst so dachte, am Montag war es, glaube ich, in Maastricht, glaube ich. Ja, ich glaube, und dann war er, glaube ich, in Rotterdam und dann hat man erst so gedacht, oh, jetzt wird schon irgendwie das Gratulationsvideo für Maastricht aufgenommen und es ist, glaube ich, so, entweder ist es für das Bewerbungsvideo wahrscheinlich. Ich schätze mal, die werden auch das ganze Ding über einen Livestream sozusagen auch dann bekannt geben und dann werden sie so schöne Stockfotobilder dann irgendwie halt dann einspielen und wie schön alles da ist und so. Und ich glaube, dafür war er so ein bisschen der Protagonist da in diesem Clip. Aber wir werden mal gucken. Ich bin mir im Moment nicht so ganz sicher. Ich glaube eher, es geht Richtung Rotterdam. Aber da das jetzt so ein bisschen so, wir wollen jetzt noch mal die genaueren Details, weiß man jetzt dann doch irgendwie wieder nicht, was Sache ist. Maastricht kann man, glaube ich, auch dann ganz in der Nähe in Aachen, glaube ich, auch wohnen. Das ist, glaube ich, dann irgendwie auch nicht so wahnsinnig weit. Also ich glaube, direkt in Maastricht könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, so mit Hotels oder so. Also man muss da schon, glaube ich, drumherum irgendwie mal ein bisschen gucken. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht schlecht. Und Rotterdam, wie du schon sagtest, ne, man kann dann irgendwie auch in Den Haag irgendwie halt dann nach Hotels gucken und ja, im Moment, wenn man reingeht, sind dann auch eher so diese Hiltons für 300 Euro die Nacht oder so irgendwie halt aufgelistet. Ich glaube, das wird aber noch weniger. Also es gibt ja tatsächlich die Leute, die wirklich jetzt alle möglichen Eventualitäten und haben jetzt irgendwie 5 verschiedene Hotels irgendwie an der Hand und die blocken natürlich jetzt auch im Moment so die Kapazitäten. Und ich hatte das im letzten Jahr auch mit Tel Aviv, da hatte ich 2 Hotels und dann hat mich dann auch der Anbieter irgendwann dann gebeten, also ein Hotel solltest du jetzt bitte mal wieder stornieren. Und damit das dann eben halt auch wieder so in die da auch in die Bewerbung dann irgendwie auch reingeht. Also, ich überlege gerade, weiß man, was Rotterdam als Motto ausgegeben hat? Weil ich weiß, dass es bei Maastricht ist, glaube ich, come closer, ne? Was ich ein ganz furchtbares Motto fand, weil das klingt nach so einem Triebtäter-Motto. da kann man irgendwie auch draufschreiben, so, hör, ich habe Bonbons, komm vorbei oder so. Das ist so, das fand ich ein furchtbares Motto. Also mir fällt aber gerade nicht ein, ob Rotterdam auch schon eins rausgegeben hatte. Nee, das wundert mich eigentlich auch, weil diese Themen, diese Claims oder so, die werden eigentlich immer auch erst relativ später dann auch bekannt gegeben, weil man dann noch. Vielleicht war es auch nur das für die Bewerbung. Und da gibt es nochmal ein extra. Ja, ja, vielleicht haben sie sich ja vorgenommen, das als Claim oder so irgendwie zu nehmen. Und wenn dann die Reaktion nicht so toll ist, dann überlegt man sich vielleicht nochmal was Neues. Das könnte ja auch sein. Also da sind die ja mittlerweile auch dann alle lernfähig. Also vielleicht sehe auch nur ich das so, keine Ahnung. Ja, ich finde es jetzt auch nicht, also diese Mottos, die es dann immer gibt, die finde ich jetzt mal gut, mal nicht so gut. Ja, so Dare to Dream zum Beispiel jetzt dieses Jahr, ja. Ja, es ist ja immer irgendwas Generisches, aber ich finde halt, also mir kam gleich was Negatives in den Kopf. Also was ich zum Beispiel ganz gut fand bis heute ist zum Beispiel Share the Moment von Oslo 2010, weil das eben so ein bisschen abzielte auf dieses gemeinsame Erleben und so. Das finde ich schon als Motto schon ganz gut. Jetzt in Deutschland damals Feel Your Heartbeat ist dann auch, irgendjemand sagte dann mal, es war doch mal in Island, ist doch mal dann einer angetreten, der doch noch vor dem isländischen Vorentscheid dann irgendwie an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und dann war ja immer dieses Bum, Bum, Bum, Bum irgendwie und dann schrieb auch mal irgendwie einer. War das nicht sogar in dem Jahr? Ja, das war in dem Jahr, genau. Ja. Das war in dem Jahr und da sagte dann auch mal einer irgendwie so bei Twitter oder so, so ja, das ist auch ein bisschen makaber, ne, dass der Komponist irgendwie da an einem Herzinfarkt gestorben ist und dann vor jedem Lied ist dann jetzt im Moment dieses Bum, Bum, Bum, Bum irgendwie. Also das ist schon irgendwie, oder ich glaube Dänemark war, glaube ich, Join Us. Also das ist schon, das, ja, also man muss irgendwas machen, um irgendwie so ein Thema auf die Plakate zu schreiben, aber erinnern tut man sich im Nachhinein sowieso im Grunde gar nicht, ne? Oder kaum. Also, nee, aber das ist ja dann auch ein gutes Zeichen. Aber an Come Closer würde ich mich erinnern. Ja, und ja. Immer denken, ja, Come Closer. Komm zu mir ins Auto. Komm mal ein bisschen näher. Also. Ja, und das ist eigentlich das, was man dazu im Moment so sagen kann. Also wollen wir einen Tipp abgeben? Ich glaube eher, es wird Rotterdam. Ich habe komplett keinen Tipp. Ich würde mir aber doch Rotterdam wünschen. Dann geb ich eher einen Wunsch ab, sag Rotterdam. Ja. Also mal gucken. Vielleicht in der nächsten Folge können wir ja dann schon sagen, ob wir richtig gelegen haben. Und dann geht der Run los. Ich persönlich habe jetzt hotelmäßig mich da überhaupt noch nicht engagiert. Ich werde das dann tatsächlich machen, wenn am 30. August bekannt gegeben wird, wo es dann hingeht. Weil bisher habe ich immer so festgestellt, irgendwie zuckelt sich das immer zurecht. Und man findet irgendwie immer was. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich dann für den nächsten ESC mir wirklich auch mal Tickets besorge. Bin mir da nicht so ganz sicher, weil dieses Jahr waren die natürlich auch wirklich schweineteuer. Und wenn wir dann sowieso irgendwie halt dann auch im Pressezentrum das dann irgendwie verfolgen. Oder es gibt ja mittlerweile auch dann eigentlich in jeder ESC-Stadt auch ein Public Viewing, wird das irgendwie immer eine Möglichkeit geben, den ESC dann auch wirklich dann auch zu verfolgen. Also insofern kann man da auch so ein bisschen da noch mal so ein bisschen seine Reisekasse auch noch mal einsparen. Ja, gucken wir mal. Und auch mit dem Termin werden wir dann mal schauen, wie es dann irgendwie aussieht. Ja, dann hat zwischendurch auch schon das Produzententeam sich da auch gebildet. Nämlich einmal Sitze Barker und Inge van der Werth. Ich weiß nicht, kannst du Holländisch? Nicht, dass ich jetzt irgendwie. Nein, nicht wirklich. Ich in dem Fußball-Podcast, den ich mache, werde ich auch immer dafür gerügt, dass ich die Städte, in denen ich so Fußball gucke, immer falsch aussprechen würde. Von daher überlasse ich das gerne dir. Weil es werden jetzt bestimmt irgendwelche Leute, die entweder Holländer sind oder die Sprache können, wir sagen, oh nein, das wird doch ganz anders ausgesprochen und so. Deswegen, das könnt ihr uns dann alle beibringen, wenn wir zum ESC bei euch ja, sind. Ja, genau. Also einmal gibt es, wie gesagt, Sitze Barker und Inge van der Werth. Sitze Barker ist ja so in der ESC-Bubble ja sehr bekannt. Der hat ja schon in frühen Jahren so ein Fanmagazin im Internet, nämlich ESC Today, installiert. So einer der ersten so Fanblogs sozusagen. Und er hat auch schon in verschiedenen Bereichen für den Eurovision Song Contest auch gearbeitet. Der wird jetzt sozusagen mehr so diesen, ja, wie soll man sagen, alles, was außerhalb der Fernsehshow sozusagen liegt, in seiner Verantwortung haben. Während dann Inge van der Werth, die kommt vom Sender NOS, Die hat schon diverse Großveranstaltungen verantwortet in den Niederlanden, also die Hochzeit von Willem, Alexander und Maxima und auch diverse so Gedenkfeiern und Parlamentswahlen und so weiter. Also schon große Fernseh-Events. Und die kennt sich da natürlich dann auch in diesem Bereich dann auch aus. Und dann gibt es noch zwei Stellvertreterinnen, Emily Sikkine. Die ist bei Avotros, ist einer dieser drei Sender, die jetzt sozusagen zusammen den ESC veranstalten. Und Jessica Stamm, die dort freiberuflich bei NOS für diverse Veranstaltungen und so weiter irgendwie da zuständig ist. Und die vier werden sozusagen jetzt zeichnen verantwortlich für all das, was da jetzt in Rotterdam oder in Maastricht nachher dann im Mai 2020 da auch stattfinden wird. Also ich bin mal sehr gespannt, weil ich glaube schon, dass die Niederländer da, glaube ich, auch eine ganz gute Show hinlegen werden, weil ich glaube, die können sowas auch ganz gut. Und in den letzten Jahren haben sie ja auch gezeigt, dass sie es jetzt auch endlich mal verdient haben, auch den ESC mal zu gewinnen. Die haben ja so seit, ich würde mal sagen, 2013 mit Anouk ja ganz gute Beiträge auch dann geschickt. Die haben ja auch ähnlich wie Deutschland eine sehr lange Durststrecke mal durchlebt, also auch mit viele Jahre lang nicht ins Finale gekommen und so weiter. Und, die haben ja auch lange viel Müll geschickt, muss man das ja auch das mal dazu sagen. Das muss man sagen, ja, das ist auch wirklich so. Also ja, und 45 Jahre mussten sie jetzt warten und jetzt sind sie endlich mal auch wieder an der Reihe und lassen das Ganze dann auch mal stattfinden. Dann haben wir noch, kleine Dinge, wie was sonst noch wichtig war. Zum einen, das haben wir vorhin schon mal besprochen, Deutschland wird auch 2020 wieder am Eurovision Song Contest auch teilnehmen. Und was da so passieren wird, so von wegen mit Vorentscheid und so weiter, das wissen wir jetzt noch nicht so wirklich. Aber da werden wir dann sicherlich in einer der nächsten Ausgaben dann nochmal sprechen. Das ist ja auch so das krasse Sommerloch-Ding, ne? Dass dann irgendwie jedes Land irgendwie sagt, nehme ich teil, nehme ich nicht teil. Und die üblichen auch immer wieder absagen. Es war noch gar nichts Überraschendes dabei, oder? Korrigier mich, hattest du schon irgendwas, irgendwer, der jetzt wieder dabei ist, irgendwer, der sich zurückgezogen hat? Es kam eigentlich nur so die Altbekannten, die immer sagen ja oder nein, ne? Die typischen Säue sind schon durchs Dorf gelaufen. Also Luxemburg nimmt nicht teil. Ja, aber alles wie immer, ne? Liechtenstein nimmt nicht teil. Monaco hat sich auch dagegen entschieden. Ich glaube, das Einzige, wo man vielleicht zwei Länder, wo man jetzt mal gucken könnte, wie sieht's denn aus? Bulgarien ist im Moment am Überlegen. Die haben ja auch sehr wechselvolle Beiträge geliefert, waren schon auch sehr erfolgreich teilweise. Die waren sehr spannend die letzten Jahre, ne? Fand ich schade, dass sie dann rausgegangen sind jetzt letztes Jahr. Ja, und die sind auch auch bei Twitter und so weiter auch sehr, sehr rührig und sind da auch mit einem eigenen ESC-Account auch unterwegs und so weiter. Das könnte noch spannend werden. Und natürlich die Ukraine, die ja im letzten Jahr dann überraschend zurückgezogen haben, die ja eigentlich auch immer so eine ESC-Großmacht sind und eigentlich auch immer ziemlich gute Sachen irgendwie. Und Maruf hätte mit Sicherheit in diesem Jahr auch ziemlich für Furore gesorgt. Das wird schon noch spannend. Und ich glaube ansonsten. Ja, aber ich dachte jetzt von denen, die schon bestätigt haben, da war jetzt nichts Überraschendes dabei. Ne? Nein. Also da ist jetzt auch kein neues Land dabei. Wir haben ja auch eine Tabelle, wer jetzt im Moment schon sich angemeldet hat für den Eurovision Song Contest, den haben wir dann auch nochmal in der uns aktuellen Version dann auch nochmal, könnt ihr nochmal schauen. Das ist ungefähr, glaube ich, jetzt so die Hälfte, 20 bis 25 haben sich da jetzt schon irgendwie geäußert oder es gibt sozusagen Zitate irgendwie, ja, wir wollen auch wieder dabei sein und haben es noch nicht genau bei der EBU bestätigt, dass sie teilnehmen wollen. Also richtige Überraschungen wird es da so in der Form nicht geben. Also jetzt nicht so wie zum Beispiel mal Italien, die mal 16 Jahre nicht dabei waren und auf einmal kommen sie dann wieder oder so. Sowas hat es dann tatsächlich irgendwie noch nicht gegeben. Also können wir, glaube ich, mal gespannt sein, was da so anläuft. Ja, ich habe ja, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, also ich bin eigentlich auch beim ESC gar nicht so ein großer Sammler. Also das Einzige, was ich irgendwie tatsächlich mache, ist mir das Plakat zu besorgen vom ESC, bei dem ich dann auch vor Ort war. Hängen mir den hier auch irgendwie, hängen die mir hier alle schön auf. Also es wird langsam sehr voll hier in meiner Wohnung. Kaufe immer noch mal dieses Programmbuch sozusagen. Da sind noch mal alle Künstler aufgelistet mit Lyrics und so weiter. Und die DVD hole ich mir dann meistens noch. Und habe ich mir auch in diesem Jahr noch mal alle drei Shows auch noch mal angeschaut, inklusive Germany, Public Votes, I'm sorry. Zero Points. Ach, dieses völlig traurige I'm sorry, das überhaupt nicht sorry gemeint war. Ja, ja, sie hat sehr professionell gemacht, so würde ich ja, das völlig. Mal sagen. Also man musste da vielleicht irgendwie was davor sagen, weil ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Tschechien hat ja auch schon mal 0 Punkte vom Publikum gekriegt. Ich glaube, da hat man weiter gar nichts gesagt, sondern einfach nur Zero Points. Das war völlig unberechtigt, ja, und möchte ich ja, auch nochmal dazu sagen. Ja, das war tatsächlich unberechtigt. Das war ein schönes Lied. Ja. Also ja, das ist halt wirklich, das, da ist es dann, glaube ich, schon ganz gut, wenn sie dann nochmal I'm sorry, aber es ist natürlich so ein bisschen so ein Herzstich gewesen. Ja, es ist jetzt vor allem auch dieser Moment, von dem alle immer erzählt haben, so von wegen, ja, jetzt kommt der ESC und dann hört man wieder Germany Zero Points. Ich dann immer gefragt habe, wo hörst du das? Da werden nur Punkte vorgelesen, die es gibt. Es gibt kein Germany Zero Points, liest kein Mensch vor. Und ja, gut, den gibt's jetzt natürlich aufgenommen. Ja, leider. Ja. Leider. Ja, und im Zuge dessen ist es natürlich völlig altmodisch, sich noch eine DVD zu kaufen. Und da hat der Eurovision Song Contest jetzt auch einen neuen Coup gestaltet. Also man muss sich die DVD nicht mehr kaufen vom ESC 2019, sondern den gibt es jetzt auch auf Netflix, auch im nächsten Jahr. Dann die Ausgabe von 2020 gibt es dann auch auf Netflix. Also, war da jetzt Madonna eigentlich mit drauf oder nicht? Bei der DVD war es nicht drauf, was ja zu erwarten war. Da war auch noch irgendwas. Ach ja, genau, die Geschichte mit den Isländern, die ja die Palästinenserfahne hochhalten. Da das sieht war man dann, klar, dass sie das rausschneiden. Da sieht man in dem Moment dann halt nur das Logo, was da vom ESC zu sehen ist und mit einer Islandfahne dazu. Und dann hört man nur so, wie Buhrufe aus dem Publikum kommen und so weiter. Und dann weiß man schon, wohin die Reise geht. Und ja, und deswegen ist ja tatsächlich auch so mit Künstlern wie Madonna auch immer so fragwürdig, weil wenn dann hinterher in der DVD oder sicherlich auch bei Netflix wird das so sein, dann Madonna nicht zu sehen ist, weil die Rechte dafür nicht eingekauft wurden, dann finde ich das auch schon immer dann schon wieder sehr grenzwertig und ein bisschen doof, weil ich will natürlich dann die Show nochmal so sehen, wie sie dann auch war. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn man aber in den Livestream von der ARD geht, da ist sie, glaube ich, drin. Naja, es gibt ja auch den Livestream, der ja auch bei YouTube gelaufen ist, einfach von der offiziellen Seite. Da ist ja alles so geblieben. Da ist ja auch drin. Ja. Also das, ja, und wie gesagt, das ist wohl der neue Trend, dass man eben halt auch so bei Netflix sich dann die Show nochmal angucken kann. Und zum anderen, da ist aber noch ein bisschen Vorsicht geboten, weil es gibt ja schon ähnliche Veranstaltungen, die angekündigt worden. Es soll 2021 ein USA-Ableger des Eurovision Song Contests irgendwie halt geben. Kann man sich aber tatsächlich im Moment nicht so recht vorstellen, wie das eigentlich genau laufen soll. Die Bundesstaaten werden dann wahrscheinlich gegeneinander antreten. Aber das macht es ja eigentlich tatsächlich so ein bisschen aus hier beim Eurovision Song Contest hier in Europa, dass eben halt unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Sprachen gegeneinander antreten. Und das ist natürlich die Frage, wenn eigentlich im Grunde genommen ja, die Bundesstaaten sind schon teilweise unterschiedlich, aber die Musik ist ja schon irgendwie ähnlich. Das könnte natürlich nicht mehr als ein Bundesvision Song Contest auf USA-Ebene wahrscheinlich genau, dann sein. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist dann das, was Stefan Raab eben hier gemacht hat. Ja. Also, ja, wir sind mal gespannt bis hin zu, ob das dann wirklich stattfindet, weil es ist ja auch so ein Asia Eurovision irgendwie auch schon geplant gewesen und oder diese Türk-Vision versucht sich ja auch immer wieder dann nochmal neu zu gründen und stattzufinden. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist einfach so ein Alleinstellungsmerkmal, den der ESC wirklich so hat. Und das ist, glaube ich, schwer nachzubilden in anderen Kontinenten. Aber wir werden mal sehen. Wenn er stattfindet, dann werden wir da sicherlich auch dann drüber zu sprechen haben. Ich freue mich. Ich freue mich so ganz. Nur ein ganz bisschen darüber. Ja, ist dir noch irgendwas aufgefallen, was wir jetzt sonst noch hier in diese ESC-Welt einführen? Mir ist gerade in dem Moment aufgefallen, dass ich meinen Netflix-Account ja gerade auf Pause habe. Den müsste ich ja dann mal wiederbeleben. Ich habe ihn gerade auch gekündigt, weil ich habe ihn gekündigt. Gut, kann man ja jederzeit auch wieder aktivieren, also weil ich tatsächlich im Moment auch so zu diesem ganzen Serien gucken und so weiter auch gar nicht komme. Insofern wäre ich da auch jetzt nicht so die Zielgruppe. Und wie gesagt, ich finde es ganz schön, wenn man da die DVD noch mal irgendwo hat und man kann da noch mal drauf zurückgreifen. Wobei meistens mehr als, ich würde mal sagen, vielleicht zweimal im ganzen Leben gucke ich mir dann den jeweiligen ESC-Jahrgang dann auch nicht an. Also insofern ist das mehr so ein Sammlerding. Aber wie gesagt, ich bin jetzt so keiner, der jetzt so alle Platten noch mal von irgendwie allen Künstlern hat oder so. Das kann man nun mittlerweile ja auch wirklich dann ganz gut so in so einer Playlist bei irgendeinem Streaming-Dienst dann irgendwie halt dann auch machen. Kriegst ja auch keine Platten mehr. Nee, genau. Das ist ja, du kriegst ja nur noch Downloads, ne? Ja. Ja, was wir unbedingt noch erwähnen müssen, ich werde auf jeden Fall in diesem Podcast die Zuneigung, die Dennis zu Jon Ola Sand hatte, die werde ich fortführen. Bin ich auch ein ganz großer Fan. Sehr gerne. Jon Ola, wenn du das hörst, adoptier uns, wir sind große Fans. Ja, unbedingt. Ja. Ja, wir wollten ja noch mal gucken, ob wir mal irgendwie ein Interview hinkriegen, ne? Gerne. Das können wir ja dann noch mal schauen. Das muss man wahrscheinlich so ein bisschen eher im Vorwege machen. Das wird man, aber er ist einfach Kult, ne? Also, ja, war jetzt nicht so sein Jahr mit dem, was da alles schiefgelaufen ist. Aber allein wie er auf die Siegerpressekonferenz von Duncan gelaufen kam mit so einer Mappe unterm Arm, um schon mal so ein paar Sachen abzugeben fürs nächste Jahr, für die Niederlande. Und dann irgendwie meinte, darf ich dich denn auch mal umarmen und so. Das war so steuerberatermäßig. Das war ganz super. Ja, er ist ja auch so, ich habe mal im Interview irgendwie, ich glaube bei Eurovision.de war das ja auch mal, dass er selber sagt, er ist jetzt kein großer ESC-Fan, was natürlich in der Position ja auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist, weil man kann dann sowas ja auch ganz gut machen. Ich glaube, er ist eher so im Hintergrund, glaube ich, auch ganz stark tätig, weil natürlich auch alle Länder jedes Jahr aufs Neue überzeugt werden müssen, auch am ESC teilzunehmen. Es ist ja auch nicht gerade ich will nicht sagen, dass Deutschland das aus der Portokasse zahlen kann, aber da ist, glaube ich, mehr Etat da, als wenn es jetzt irgendwie so in so kleinen Ländern irgendwie halt ist, die ja überlegen müssen, nehmen wir am ESC teil und dafür irgendwie einige Sportveranstaltungen müssen wir dann dafür streichen oder so. Also das spielt ja dann schon eine Rolle und er hat ja auch dann tatsächlich auch ein großes Interesse daran, dass das Ding weiterhin auch groß bleibt und auch am Laufen bleibt und so. Und ich glaube, den Job macht er wirklich auch sehr gut und auch schon alleine sein Take It Away, wenn es dann darum geht, irgendwie die Punkte dann auch zu verkünden, das hat natürlich auch schon wirklich Kult und er bleibt uns hoffentlich noch viele Jahre auch erhalten und ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht mal im Laufe des Jahres dann vielleicht mal ein Interview mit ihm Wobei ich mochte auch Svante Stokselius davor. Ja, der war ein bisschen bulliger. Ne, der war so. Ja, der aber, war so ein Teddybär. Und ESC-Teddybär. Und ich glaube, der hat so ein bisschen auch dafür gesorgt, dass der ESC dieses Event wurde, was es heute, glaube ich, ist. Ne? Ich glaube, der hat so ein bisschen das Ganze so gedreht, dass es nicht mehr so wie so eine Opernveranstaltung stattfand, sondern mehr wie eine Fußballveranstaltung mit Fahnen. Endlich ein Schlagerwettbewerb. Ja, genau. Genau. Und ich glaube, das hat ihn, glaube ich, schon, das ist ihm, glaube ich, sehr stark auch zuzuschreiben. Und mit Jon Ola Sand, der hat das, glaube ich, dann auch auf sehr gute Füße dann auch gestellt, ne? Ja, schön, dass in dieser bunten Welt auch mal jemand für Ordnung sorgt. Ja, genau. Ja, haben wir sonst noch was? Mir würde jetzt im Moment nichts weiter einfallen. Wir haben auch schon lang genug geredet. Ja, dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, auf alle Infos zu unserem Podcast, also wer wir sind, auch noch mal alle Folgen. Wer jetzt zum Beispiel nicht mitgekriegt hat, warum Dennis jetzt nicht mehr dabei ist, in der Folge 35 lösen wir das noch mal auf. Und alles, was wir hier heute besprochen haben, dazu gibt es natürlich auch Shownotes, die findet ihr zum jeweiligen Post zu dieser Folge. Dann natürlich so ein paar Informationen. Wir haben so mal so einen ganz kleinen Text, Eurovision Song Contest, was ist das eigentlich, wie sind da die Regeln? Das haben wir noch mal so ganz kurz irgendwie zusammengebraten. Wenn ihr vor allen Dingen auch Sonja auch folgen wollt in den sozialen Medien, dann könnt ihr das dort tun. Da sind auch ihre Kontaktdaten dort angegeben. Und wir haben noch mal diverse Spotify-Playlists. Die aktuelle ist im Moment ESC Aftershow. Da haben wir so ein bisschen die neuesten EPs der Künstler, die so in den letzten Jahren beim Eurovision Song Contest angetreten sind. Die haben wir dort in einer Playlist. Es sind immer insgesamt 50 Künstler und das halten wir dann auch immer so ein bisschen aktueller. Alle Informationen findet ihr auf escgreenroom.de und da kommt ihr dann zu all diesen Kanälen, von denen ich gerade gesprochen habe. Sonja, ich bedanke mich. Das ist eine tolle erste Folge geworden. Ja, und vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das machen wir, glaube ich, nochmal wieder. Das machen wir mindestens noch einmal. Vielleicht. Mal gucken. Genau. Ja, dann verabschieden wir uns, sagen auf Wiedersehen und irgendwann im September hört ihr uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.